Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Es ist ein ganz ungewohntes Gefühl. Wir haben kein Special Event zu besprechen im Nachgang. Wir haben keinen Ausblick auf ein Special Event. Ganz merkwürdig, WWE lässt in der Taktung der Special Events offensichtlich nach. Wir müssen einen ganz normalen Wochenrückblick hier machen, wo es nur darum geht, über die Weeklies zu sprechen, ein, zwei, ja, vielleicht interessante News, die unter der Woche sich zugetragen haben, im Vorfeld voranzustellen. Und das ist eine so ungewohnte Situation, dass ich gar nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Und deswegen versuche ich erstmal Luft zu schnappen und heiße zur Erörterung der Sachlage herzlich willkommen aus München, den Christian, unseren Chris. Wunderschönen guten Tag. Ja, ich muss sagen, das ist mir jetzt auch irgendwie sehr komisch vorgekommen, dass keine Preview oder Review ansteht. Es kommt mir vor, als wäre es eine Ewigkeit, dass so Luft zwischen Special Events vorhanden ist. Auch wenn natürlich bei NXT auch irgendwie die ganze Zeit was passiert oder AAA, was ja alles jetzt zu WWE gehört. Aber wir konzentrieren uns ja eher so auf Main-Roster-Geschichten und das ist tatsächlich so. Ein bisschen fühlt sich an wie Pause und es wirkt sich auch so ein bisschen auf die Shows aus. Die waren ja vorweggenommen jetzt nicht unglaublich Adrenalin geladen, wenn wir eh drüber sprechen. Aber was mich natürlich noch sehr traurig macht, ist das Wetter, das Gute, das verabschiedet sich offiziell. Die Jackensaison beginnt und weiß jeder, da weint der Chris nachts dann, wenn er schlafen geht. Aber das ist mein Problem und nicht euer Problem. Ja, vor allen Dingen ist es dein Problem und nicht meins, denn hier ist das Wetter im Moment noch mal ganz gut und es wird, es wird auch noch morgen und übermorgen auch zum Teil hier noch mal wirklich klar bei Sonnenschein und wir gehen noch mal auf 15, 16 Grad. Das ist natürlich jetzt nicht doll, aber für den Norden zu dieser Jahreszeit ja geradezu ungewöhnlich. Und mal gucken, wie lange sich's hält, aber dann wird's auch bei uns, glaube ich, herbstlich trüb. Aber das ist noch weit weg und ich versuche es zu ignorieren. Ansonsten heiße ich ein User ganz besonders herzlich willkommen, nämlich den User Simply85, der sich im Board gemeldet hat. Ein stiller Mithörer seit Jahren und er freut sich eigentlich auf jede Folge, aber langsam ist er gewillt abzuschalten. Deswegen heiße ich ihn herzlich willkommen zum Dave Meltzer Sterne Podcast. Ihm gefällt es nämlich gar nicht, dass wir eigentlich bei jedem Match hier gucken, welche Sterne Dave vergeben hat. Das findet er nicht so schön und wie gesagt, er war kurz davor abzuschalten. Ich habe das bewusst vorangestellt, weil ich weiß, dass es den einen oder anderen User gibt, der das ähnlich sieht. Von wegen, Alter, müsst ihr denn immer mit Meltzer und sowas und Dave hier und Dave da. Kriegen wir denn Geld von ihm, dass wir ihn erwähnen? Chris, wir haben das Thema jetzt ja nicht zum ersten Mal gehabt und wir wollen es auch gar nicht groß breit treten und wir hoffen, wir vergraulen da jetzt niemanden aus der Userschaft. Für uns ist es eigentlich eher so ein netter Gag, dass wir immer so uns auf Meltzer beziehen, weil Chris und ich, also wir haben da so einen gewissen Respekt für ihn, also ich auf jeden Fall. Für Chris will ich da jetzt gar nicht sprechen, der kann da gleich selbst noch was zu sagen. Aber der Mann ist wirklich, glaube ich, ein Freak, ist ein Nerd. Ob er sogar ein Wrestling-Creep ist, weiß ich nicht, ich glaube nicht, aber auf jeden Fall ist er ein Freak und ich mag ihn. Ich finde, wenn er Podcasts macht, er hat eine Idee, er überschlägt sofort von seiner Stimme, er kann also noch schlimmer als ich einen Satz dann gar nicht zu Ende reden und verliert sich im Stottern, weil er 50 Ideen im Kopf hat, die er dann artikulieren möchte. Also der lebt das einfach und klar, man kann über seine Sterne immer diskutieren, machen wir ja auch, aber ich finde es eben auch ganz putzig, Dave als Anlass zu nehmen. Wir haben es in letzter Zeit vielleicht sehr häufig gemacht, andererseits, wir hatten ja auch sehr häufig Special Events. Also wir werden da mal versuchen, einen guten Mittelweg zu finden, aber ich weiß nicht, Chris, ich mag es einfach ganz gerne, über Dave Sterne zu philosophieren. Ich würde ja von mir behaupten, ich bin sowas wie ein People-Pleaser, also ich möchte schon, dass alle happy sind, aber das werde ich nicht schaffen und eine andere Charakterseite von mir ist, ich bin ein bisschen auch ein Egoist und ich finde die Sterne-Rate-Geschichte eigentlich ganz witzig und die mache ich schon sehr gerne. Was Dave Meltzer angeht, ja, ich weiß, er hat sicherlich seine Kritiker. Aber als Referenz finde ich ihn gar nicht so schlecht, vor allem, weil er einfach so ein Wissen hat und auch eine lange, lange Geschichte. Und ich denke, das passt eigentlich ganz gut, irgendwie ihn als Vergleich zu nehmen, weil aus irgendeinem Grund hat seine Meinung irgendwie doch so einen Wert bei mir, weil wenn er bei einem Match 4 Sterne gibt und ich mir denke, wow, das waren kaum 3, löst das bei mir was aus. Deswegen, wie schon gesagt, man kann es nicht jedem recht machen. Ich gehe mal davon aus, heute, falls Simply zuhört, schöne Grüße von mir. Heute wird wohl keine Sternebewertung kommen, soweit ich weiß. Also ist er hier vielleicht sogar ganz gut dran. Aber ich würde ungern damit aufhören und wir werden auch nicht damit aufhören. Irgendwie ist das ein super Referenzpunkt. Der Mann hat Geschichte, der Mann hat ein breites Wissen. Und es gibt uns auch so eine Möglichkeit, miteinander in Diskussion zu treten und auch die Folgen so zu füllen, auch wenn wir es theoretisch nicht müssen. Deswegen, tut mir leid, I guess. Ich weiß nicht. wenn er dabei ist, die nächsten Male wäre ich sehr glücklich. Wenn nicht, ja. Ich glaube, gibt er uns vielleicht in ein paar Wochen wieder eine Chance. Aber bei so vielen Events, ich glaube, wir kommen darüber nicht hinweg, dass da die Sterne dazukommen. Ärgert es ihn nur, dass wir über Dave reden oder dass wir generell Sternebewertungen machen? Nee. Also er sagt, er würde es toll finden, wenn wir nur unsere eigenen Sternebewertungen machen, ohne uns an Dave zu orientieren. Und wir machen ja quasi beides. Wir machen ja immer unsere Sterne und sagen dann, was Dave dazu gesagt hat. Oder mal so. Wir sind da ja auch so, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und das fände er gut. DDP ist auch gleich in die Bresche gesprungen und hat gesagt, hey, nicht böse sein und wäre blöd, deswegen nicht mehr den Podcast zu hören. Und er sagte, nein, höre ich ja auch und alles ist gut. Aber ich fand es eben ganz gut, weil mit Dave das polarisiert und wie Chris schon sagte, wir finden es eigentlich ganz cool, alleine schon dann eben, um an Dave ein bisschen rumzubitchen. Das machen wir dann ja auch ab und zu. Und da sagen wir, hat er daneben gehauen oder da war es zu viel. Und das ist ja auch nur unsere Auffassung. Und viele andere sehen es dann wieder anders. Und wie Chris schon sagte, ich finde es eigentlich ganz süß, auf diese Weise ins Gespräch zu kommen. Aber wir verstehen auch, wenn manche da ein bisschen von genervt sind. Wir versuchen da den richtigen Mittelweg zu finden. Aber da Chris und ich den Podcast ja auch ein Stück weit ja für uns selbst machen, wir sind ja beide egoistisch, haben wir eben gerade in der Vorbesprechung wieder auch gemerkt, gefühlt in jeder Hinsicht sind wir das. Dann machen wir es ja auch, wie gesagt, ein bisschen, um uns eine lustige Zeit zu machen und freuen uns über alle Geschöpfe, die bei uns ab und zu mal reinhören, gleich welcher Spezies sie angehören. Wer weiß, ob vielleicht sogar Außerirdische uns zuhören, von Sachen, von denen wir noch gar nichts mitbekommen. So habe ich genug geschwurbelt, der Aluhut ist vorbestellt, hat sich auch schon ein paar Tage nicht gemeldet. Vielleicht, weil der Aluhut fehlt, kann ich gar nicht so richtig ins Gespräch einsteigen. Ich will es trotzdem versuchen, denn wir haben 2 Weeklies, über die es gilt, ein bisschen zu philosophieren. Und wir haben ein paar News im Vorfeld der heutigen Ausgabe gehabt. Wenn man sie sich so anguckt, so richtig der Knaller ist das jetzt aber auch nicht. Denn dass Hunter und Steph bei Donald Trump im Oval Office sitzen, das ist ja gefühlt jetzt keine News mehr. Die Frage ist ja eher, wann sitzen sie mal nicht im Oval Office und sind dabei, wenn Trump irgendwelche Dekrete unterzeichnet. Jetzt hat Trump auch entschieden, den Krebs abzuschaffen und wird das mit ein paar Erlassen wohl auf den Weg bringen. Stephanie hat sich dann dazu auch zu Wort geäußert. Ja, super. Ist eigentlich keine News. Da ist es ja eher berichtenswert, dass Vince McMahon allen Leuten, die bei seinem 80. Geburtstag war, eine Statue geschenkt hat, die niemand geringeren gezeigt hat als ihn selbst. Der Mann ist also noch nicht am Ende angelangt, auch wenn es da juristisch an mehreren Fronten, wie gesagt, zwickt. Er hat ja auch ein Problem, nicht nur was General Grant angeht, sondern auch was den Verkauf oder die Fusion von WWE mit TKO und Endeavor angeht, weil da einige Aktionäre sich schlecht behandelt gefühlt haben. In a nutshell zusammengefasst, Vince McMahon hat WWE nicht deutlich nicht zum bestmöglichen Preis und zum bestmöglichen Business für die Aktionäre verkauft, sondern er wollte ja immer noch ein Mitspracherecht haben und da waren andere, die mitgeboten haben, dann nicht so interessiert, die sonst mehr geboten hätten angeblich, wenn Vince ausgestiegen wäre. Und da heißt es, das war jetzt nicht Best for Aktienbusiness. Und da hat Vince dann auch noch ein weiteres juristisches Techtelmechtel am Laufen. Und ich weiß nicht, ob vielleicht der Richter Interesse hat an einer Statue von ihm. Vielleicht mag das Ganze noch besser bringen. Aber derzeit ja, ist das die Newslage, zumindest die in den letzten Stunden erörtert wurde. Wir können auch drüber sprechen, dass John Cenas Abschiedsmatch feststeht und so weiter. Zumindest, dass es im Dezember stattfinden soll. Aber ich weiß nicht, Chris, das sind jetzt alles so, ja, kann man drüber sprechen, muss man auch nicht zum Einstieg, oder? Oh, ich für mich auch Themen im Moment, die tatsächlich nicht sehr viel hergeben. Also die McMahons und Trump gibt's ja eine längere Geschichte tatsächlich. Werden ja bald alle WWE Hall of Famer tatsächlich. Steph ist ja die letzte, die da dazukommt. Außer von Vince natürlich. Obwohl Shane ist auch noch nicht drin, glaube ich. Ja, also haben wir nur noch ein bisschen Zeit. Aber das geht weit zurück. WrestleMania 23. Battle of the Billionaires und irgendwann hat ja Trump dann auch Raw gekauft für irgendwie eine Show. Alles sehr weirde Sachen, Zeiten. Und deswegen, ja, also das ist ein Ding in Amerika im Moment, das ist auch sehr, wie gesagt, ich bleibe immer überrascht, dass in einem Unternehmen, das so auf Umfeld auch angewiesen ist bezüglich der Aktien, dass das so öffentlich auch rausgehauen wird, wo sie waren, mit wem sie waren. Trump polarisiert, aber ja, offenbar macht das keinen Unterschied. Dass McMahon Statuen von sich her gibt, überrascht mich tatsächlich nicht irgendwie. Also das ist so noch das Harmloseste, glaube ich, an diesem Mann. Ich brauche jetzt keine von ihm, aber ich überlege, ob ich von mir welche an die Kommentare in unserem YouTube oder Board herausschicken soll. Simply vielleicht mit ein paar Sterne. Ich finde die Idee eigentlich gar nicht schlecht. Vince wird ja wohl noch ein bisschen Gold übrig haben, dass er einschmelzen kann. Und dann machen wir so ein paar Chris-Statuen. Also ich würde mir eine hier hinstellen. Ja, ich meine, warum denn nicht? Ja, also dann siehst du mich jeden Tag. Ja. Ach, schön. Und Cena, ja, also ich bleibe dabei, Saturday Night's Main Event als letzte Show. Und Abschied für einen Mann wie Cena wirkt für mich jetzt zu wenig, aber gleichzeitig wird es wohl auch egal sein, denn er verabschiedet sich eh schon das ganze Jahr und bekommt quasi eine komplette Tour als Abschied. Das hat niemand bekommen vorher, kein Taker, kein Ric Flair. Von daher wird es wohl egal sein. Ich freue mich, wenn die Preview für dieses Event ansteht und ich bin gespannt, wie sie es über die Bühne bringen. Ist es ein exklusives YouTube-Ding? Gibt es Werbeunterbrechungen? Ist es wirklich sein letzter Auftritt? Das werden dann interessante Themen sein, aber im Moment wirkt es für mich als lame, lush. Ich wünschte, er würde bei Mania aufhören. Ist aber eine persönliche Meinung. Aber am Ende glaube ich, irgendwie ist es egal. Denn die Tour und das Jahr zeigt, glaube ich, genug, was WWE und Triple H von ihm halten. Also ist es da auch eigentlich nicht mehr, was man viel drüber zu sagen hat, nachdem die Preview dazu ja dann im Dezember kommen wird. Eben. Also es fühlt sich ein bisschen Goldberg-mäßig an, habe ich das Gefühl, weil das mit Goldberg wirkte auch sehr, sehr ja merkwürdig, sein Abschied. Keiner war so richtig zufrieden, Goldberg am allerwenigsten, was man gehört hat. Und diese Saturday Night's Main Event Sachen, das ist so eine Sache, ja. Also die fühlen sich komisch an, diese Events. Die fühlen sich sehr komisch an. Für viele, also für mich auf jeden Fall. Und ich weiß, dass es bei anderen auch so ist. Und wenn man jetzt John in dem Saturday Night's Main Event, ja, Pay-Per-View Special Event, ist ja kein Pay-Per-View Special Event, sagt so, das war's, viel Spaß. Was ich, wir haben eine Crowd von 10.000 Leuten mit so einem spartanischen Stage-Outfit. Das wäre komisch. Ich meine, vielleicht will man es auch gerade so, keep it pure and simple, weiß man alles nicht. Vielleicht macht man auch noch ein riesen Ding draus. Das werden wir alles durchklabüsteln, wenn die Show ansteht. Also wir werden im Vorfeld ja das eine oder andere noch an Infos bekommen. Natürlich gehen wir auch drauf ein, wenn sowas dann gedroppt wird. Und ansonsten wird es bei der Preview dann Thema werden. Und man weiß ja eh, also beim Wrestling gibt es ein letztes Match und es gibt ein letztes Match. Gut, John ist wirklich, also er ist banged up, auch wenn er ganz gut wieder jetzt in Form ist. Weiß man nicht, ob er dann wirklich nochmal, gut, letzten Endes ist alles eine Sache des Geldes, ne? Ob es nochmal ein Match gibt nach dem letzten Match. Aber eins haben wir, glaube ich, gemerkt. Ich glaube, ich weiß nicht, ist irgendeiner nicht zurückgekommen derzeit? Klar, es gibt immer welche, die jetzt genannt werden, die nicht zurückgekommen sind. Mal sehen, was da passieren wird mit Johns letztem Match. Damit sind wir auch schon beim Tagesgeschäft. Und wenn ich Tagesgeschäft sage, meine ich die Weeklies. Und da haben wir, ja, ich will jetzt nicht mehr sagen Verwaltungsmodus. Das ist vielleicht ein bisschen zu hart und zu gelangweilt. Andererseits ist es, glaube ich, auch nicht so weit weg von der Realität. Wir haben es ja gesagt, die Special Event Dichte ist ja sehr hoch bis inflationär und da wirken die Weeklies eben so, dass man seiner eigenen Geschwindigkeit vielleicht nicht immer Herr wird und nicht mithalten kann. Wir haben das letztens vor 2-3 Wochen, glaube ich, auch schon gesagt, dass man versucht, seinem eigenen Speed noch hinterherzukommen, was die Weeklies angeht. Und das gelingt mal mehr, mal weniger. Was man, glaube ich, sagen kann, Hunter hält den Laden auf jeden Fall zusammen. Also es hat alles irgendwo Hand und Fuß. Es hängt nichts wirklich komplett in der Luft. Das, glaube ich, kann man positiv schon sagen. Zumindest im Großen und Ganzen wirkt es so. Aber es ist dann auch nichts, was wirklich raussticht. Gerade bei Raw, da kommt Chris ja gleich noch zu, hat man das gesehen. Da war was ziemlich Großes da und es war irgendwie dann doch wieder nicht ziemlich groß. Wir werden darüber sprechen. Stichwort Verwaltungsmodus. Ich finde, dass das passte dann wieder bei SmackDown über weite Strecken sehr gut. Und trotzdem hat man so ein bisschen was wieder angeteased. Oder was heißt angeteased? Angedeutet ist das Wort, das ich meine. Es wirkte stellenweise so, als ob vielleicht irgendwie was Cooles passieren könnte. Und das ist immer dann so, habe ich das Gefühl, bei mir, wenn unser Advocate Paul Heyman im Ring ist. Und das war jetzt hier auch so. Zuerst ging es darum, dass, ich überlege gerade, wer war denn zuerst im Ring? Ich glaube, Heyman war zuerst im Ring. Genau, er war zuerst im Ring und fragte Orlando, worüber sie denn reden wollen. Also da hat Heyman schon den guten Cody so ein bisschen gemockt und hat dann so ein bisschen mit der Crowd gespielt. Das macht er ganz gut. Gerade Roman Reigns hat er so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gedisst, aber er hat diesen so ein bisschen aufs Korn genommen. Ja, wir können über Roman gerne sprechen, sagt Heyman, aber es ist auch eigentlich respektlos, über Verletzte zu sprechen. Gerade nach dem, was wir alle gesehen haben, wie Roman ja richtig zerstört wurde von Bronson und unserem Big Dog Bron Breakker, als er dann aus der Halle getragen werden musste. Und dann gab es noch so ein paar Verschwörungstheorien und Gerüchte, was ihn und Brock Lesnar angeht. Aber bevor da irgendwie wirklich, sag ich mal, Heyman zu großer Fahrt aufbrechen konnte, hat man die Schlaftablette gezückt und Cody rausgebracht. Und der wurde wie überraschend, ja, Chris und ich, also uns wundert es nicht, aber es wundert uns zugleich auch doch wieder nicht, dass der Kerl eben so over ist, wie er ist. Wollen wir jetzt auch nicht drüber sprechen, haben wir letzte Woche ja recht ausführlich gemacht. Und ich fand es ganz, ganz süß, weil er zuerst so ein bisschen was angeteased hat, sag mal, ja, Heyman, also eigentlich, wer kann dir denn überhaupt noch trauen, so nach dem Motto. Das war so ein bisschen die Punchline dieser ganzen Geschichte. Mit wem spreche ich eigentlich gerade? Spreche ich gerade mit dem Oracle? Spreche ich mit dem Wise Man? Spreche ich mit dem Advocate? Das fand ich eigentlich ganz gut, weil Cody da so andeutete, hey man, du tanzt auf allen Hochzeiten, loyal bist du vielleicht gar keinem gegenüber. Jetzt letztens hast du wieder in alter Manier Brock Lesnar angesagt. Dann mit Roman warst du der Wise Man und jetzt hast du die Vision, das Vision Stable. Also dass das war, fand ich, das hätte was sein können tatsächlich. Aber es ging dann doch relativ schnell wieder in 0815-Geschichten, weil Heyman dann gesagt hat, pass mal auf, also über Lesnar müssen wir jetzt gerade gar nicht sprechen, der ist nicht da, aber andere sind da. Und dann wurde es eben, wie gesagt, standardmäßig. Bronson und Breakker kamen. Und Cody hat versucht, sie so ein bisschen zu worken, so nach dem Motto, pass mal auf, also zu wem wird denn Heyman wirklich loyal sein? Ich selbst weiß es nicht, aber ich weiß eins ziemlich sicher, euch beiden gegenüber wohl nicht. Das war okay, aber es wurde dann doch relativ schnell zu Standardgeschichten. Es gab dann Attacke. Also Cody meinte, na, ob das jetzt so schlau ist, was ich mache, egal, hat dann trotzdem die beiden Heels angegriffen. Erbärmliche Kommentatoren, ja, so muss Cody da Credits für geben. Ich so, Schnauze, Schnauze, Schnauze. Und um das Ganze dann standardmäßig abzurunden, kam dann auch noch Randy Orton, RKO, Clothesline und hat die Heels aus dem Ring befördert. Also das war einerseits absolutes Standardverwaltungssegment, aber so ein bisschen was schimmerte dann wieder durch, insbesondere wenn Heyman am Drücker war und Heyman war wieder klasse, ne? Da müssen wir nicht drüber diskutieren, welch Wunder. Und man hätte da auch mit Cody sogar was machen können wieder mal. Ich weiß nicht, Chris, vielleicht bin ich auch zu kritisch, aber für mich war es im Endeffekt dann doch wieder so ein Standard-Cody-Segment, wo man ein bisschen was angedeutet hat, aber dann doch wieder nicht die 9 Yard gegangen ist. Aber ich glaube nicht, dass du übermäßig kritisch warst. Für mich ist das Segment ja auch eigentlich so in diesem Verwaltungsmodus, wie du es schon angesprochen hast, einzustufen. Das ist ja nicht schlecht. Ich komme immer darauf zurück, WWE hat das schöne Problem, dass sie 52 Shows brauchen für 2 Brands. Und das ist für mich so eine klare Show, die Richtung Herbst stattfindet. Und es gab Nuancen, die fand ich auch nicht schlecht. Cody hatte ich auch bei Raw. Da fand ich ihn tatsächlich schlechter als bei SmackDown. Da hat er für mich deutlich mehr bei mir Interesse ausgelöst, aber wahrscheinlich ist das die Verbindung mit Paul Heyman, der tatsächlich Segmente noch immer für mich besser macht. Da ist er einzigartig und von den Talenten her so ziemlich der Beste, einer der Besten. Und der Rest, ja, also ich bleibe dabei, für mich ist The Vision in einer Box gefangen, die so für mich nicht zu labeln ist. Also das sind so eine Box, die stecke ich in meinen Schrank und hau immer wieder so Sachen rein, die klein genug sind, die reinpassen. Und irgendwann brauche ich sie. Und dann schaue ich da rein und da ist ein Adapter drin, Kugelschreiber, ein Dixo und so weiter. Und ich label es nicht. Aber es sind ganz brauchbare Dinge da drin, aber ich brauche sie nicht immer. Und so will ich das Table im Moment beschreiben. Sie sind gut, wenn sie da sind, finde ich. Denn die Matches waren jetzt in letzter Zeit gut. Die haben mir gefallen. Und sie gewinnen. Und ich finde auch, dass Breaker wird gut dargestellt. Also Heyman sagt immer, ja, die Zukunft von WrestleMania. Und er wird ja auch ein bisschen so wie ein Psychopath dargestellt, wenn er sein Spear auspackt und so zusammenzuckt. Das ist okay, aber für mehr ist es tatsächlich auch nicht. Deswegen sind sie bei mir im Moment, okay, ich schiebe sie wieder in den Schrank zurück und warte, bis sie, weiß nicht, wieder ein Tag-Team-Match haben oder ein Einzelmatch gegen Roman, für jetzt Breaker gesprochen. Das würde mich dann doch wieder sehr interessieren. Was Cody und Randy angeht, ja, da wissen alle, bin ich eigentlich nicht so zu haben. Ein Face Randy, der ständig den Arsch rettet von Cody, dann blickt er wieder auf den Titel, das, was er seit 2 Jahren macht. Diese Andeutungen, ist okay. Nächste Woche gibt's das Tag Team Match der beiden Teams, glaube ich, bei SmackDown. Ist eine coole Ansetzung. Eigentlich so eine Ansetzung, die auf dem PLE gehört. So kriegt man's bei SmackDown. Alles in Ordnung. Aber ja, weiß nicht, es geht ja darum, geht bei uns die Stimmlage hoch. Das wird bei Cody sehr schwierig werden bei mir. Seine Promo, vor allem bei Rob. Oh man, war das furchtbar. Aber Cody Rhodes Fans kommen auf ihren Geschmack und das gebe ich ihnen. Und ich bleibe noch immer dabei, ohne jetzt weiter einen Monolog zu halten. Es ist für mich ziemlich klar, warum er das Gesicht von WWE ist und warum er so gepusht wird. Also besser kriegst du es im Moment nicht als The Next Cena Guy, aber ich würde mir irgendwie so ein bisschen Abwechslung wünschen. Also, ich finde es schade, dass man Kevin Owens nicht zum WWE-Champion gemacht hat, zum Beispiel. Einfach so einen Pay-Per-View lang, du kannst ihm den Titel rechtzeitig zurückgeben von Mania. Aber gut, sei es drum. Wir werden damit leben müssen und ich bin gespannt, was nach Crown Jewel auf ihn wartet, denn bei Crown Jewel wissen wir ja schon, da komme ich dann bei Raw dazu, dass Seth wartet, aber da möchte ich nicht vorweggehen oder vorweggreifen. Ich finde, was du gesagt hast, eigentlich sehr, sehr schön, dein Vergleich mit der Box. So, das ist jetzt nichts wirklich Großartiges, was du da labeln würdest, wie du sagtest, aber wenn man die Sachen dann braucht, dann holt man sie raus. So würde ich tatsächlich Breaker und Reed auch umschreiben. Also ich finde, sie funktionieren ohne zu berauschen. Also so kann man es vielleicht sagen, denn sie werden eingesetzt, sie erfüllen ihren Spot auf der Card, sie werden nicht ausgebuht, sie werden auch nicht unernst genommen gewissermaßen, aber sie hauen dich auch nicht um. Da ist eigentlich klar, dass Rollins der Chef ist, der eigentlich dann auch wieder mit Punk und seiner Frau und AJ eher was zu tun hat. Das heißt, das Stable ist ein Stable, ohne gerade wirklich ein Stable zu sein. Finde ich dann auch wieder nicht so schlecht, weil ich merke das wirklich, wie sehr mir Breaker und Reed als Zweierteam gefallen tatsächlich. Die kriegen viel mehr Profil. Und jetzt habe ich schon jetzt Stress mit allen Rollins-Fans, aber ich will nicht sagen, dass Rollins die runter... Doch, Rollins war nicht gut für die beiden. Er hat ihnen Spotlight gegeben und zugleich hat er sie auch nicht wachsen lassen, weil er sie eben wie zwei Handlanger... Die liefen ja auch im gleichen Outfit rum immer und solche Geschichten. Und jetzt wirkt das so, dass sie da ihr eigenes Ding eine Zeit lang machen. Und ich, wie du auch sagtest, ich finde, die machen das gut. Die gewinnen ihre Matches. Gut, wir haben ja auch nun mal ein Fable für Reed und Breaker. Aber ich weiß nicht, ich freue mich immer, wenn ich Reed sehe, weil dieses Overachieving-Ding, ich freue mich für den Jungen einfach. Und ich finde, sie machen es auch gut. Und auch dieses Segment dann mit Cody, das war in Ordnung. Klar, Randy kommt und macht dann irgendwas. Aber ich weiß nicht, also im Moment bin ich eigentlich mit Breaker und Reed eigentlich happy, hab nur ein bisschen Angst dann, wenn Rollins wiederkommt, dass das dann wieder alles so bläh und mal sehen, was da passiert. Wäre natürlich cool, wenn Heyman irgendwas da macht mit den beiden. Angeblich soll ja Rollins irgendwann face-turn. Also wenn dann Heyman diese beiden dann sozusagen unter seine Fittiche nimmt, und Rollins macht, was weiß ich, was Rollins macht. Er macht Rollins-Sachen. Also da gibt's ja tausend Sachen, die er machen kann. Der ist ja auch so hoch in der Karte. Den kannst du alles machen lassen, letzten Endes. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen Angst, dass Rollins die beiden zugleich erdrückt und trotzdem auch zugleich so ein bisschen die Existenzberechtigung, jedenfalls für Bronson Reed ist. Breaker muss man sehen. Abwarten. Aber bis jetzt, Chris, bin ich bei dir. Die beiden so alleine, das tut denen gut, ne? Ja, also ich persönlich habe nicht mal ein Problem, wenn sie so als Tag-Team mal bleiben. Weil ja, ich glaube, wir sind uns auch beide einig, wenn man sagt, okay, die Abzweigung wird dann kommen und der Zweig Richtung Main-Event, zumindest gehe ich davon aus, ist Bron Breakker tatsächlich. Und für Bronson Reed ist es dann zurück in die Reihe, ne? Yep. Und das ist auch nicht schlecht, weil du hast schon richtig gesagt. Ich glaube, das ist klar ein klarer Fall von Overachieving. Eigentlich ein Mann, wo ich nicht mal so ein Problem hätte, wenn er mal so diesen Rollins-Titel hält. Ich glaube, dieser ist gemacht für solche Männer. Oder Superstars vielmehr. Und deswegen, diese Tag-Team-Matches haben mir jetzt auch ziemlich gut gefallen tatsächlich. Mhm. Ich hätte da nichts dagegen, wenn die jetzt mal ein paar Pay-Per-Views, PLEs, wie auch immer, einfach so auf der Card sind, so als Opener oder als so Co-Main-Event, finde ich das gar nicht so schlecht. Und vor allem, selbst wenn ich Cody jetzt nicht so sehen kann, Cody und Randy gegen The Vision, hätte ich jetzt kein Problem, wenn das bei Crown Jewel stattfinden würde, so. Gar kein Thema. Und das finde ich eigentlich im Moment so die passende Rolle. Sie haben für mich eine Rolle gefunden, was vorher waren sie für mich so nicht greifbar. Jetzt kann ich sie greifen und das gefällt mir persönlich und ich kann da mit ihnen damit absolut leben. Und Rollins hat sich jetzt wieder verabschiedet von diesem, ja, wie soll man ihn nennen, so ein dusseliger Heel. Ja, er hat wieder das alte Spiel gespielt und da ist er für mich wieder uninteressant und ich hoffe, er hält sich eigentlich ein bisschen raus aus ihm, weil so Heyman, der die beiden unter seine Fittiche nimmt, gekauft, würde ich sagen. Ja. Und sie können auch gerne overgehen beim Match gegen Cody und Randy. Also das wäre ein Upset, ein kleiner, wenn sie da overgehen. Und das wird ihnen auch gut tun. Und ja, es ist komisch, ne, dass wir beide jetzt irgendwie fast ja uns wünschen, dass man die beiden weg von Rollins bringt. Also ich kann es für meinen Teil auf jeden Fall sagen und mal sehen, wie es da weitergeht. Also Rollins Face Turn incoming soll ja schon ein bisschen länger gemunkelt werden, dass man Rollins turnt gegen Breaker. Also Breaker turnt gegen Rollins, so müsste man sagen. Rollins geht Face und Breaker kriegt einen Monster-Push, wie auch immer. Hätte auch keinen Stress, wenn dann Bronson Reed so ein bisschen sein Valet wird, in Anführungszeichen, oder was immer. Aber eigentlich ist ja Heyman schon das. Also ich hätte keinen Bock, wenn weiß nicht, Bronson Reed sein Handlanger wird, Heyman wird sein Sprachrohr. Warum nicht? Also, aber ich finde, das hat Zeit. Ja, ja, eben. Lass sie erstmal Tag-Team-mäßig was machen. Ja, ja. Bin ich bei dir, auf jeden Fall. Jetzt ein Face-Turn von Rollins wäre für mich ja super langweilig. Also, die können auch die Gürtel halten. Hätte ich auch überhaupt gar keinen Stress mit, wenn sie die Tag-Team-Gürtel halten. Geben, ja, ich auch. Und das ist nämlich das Stichwort. Das wird aber wohl so schnell nicht passieren, weil wir haben gerade Number One Contender ermittelt. Und das fand ich bemerkenswert. Die Street Profits traten an gegen Mellow Don't Miss. Und sie haben gewonnen. Und das hat mich ein bisschen verwirrt, denn gut, klar, du hast natürlich hier die Story, war vielleicht nicht unbedingt, dass jetzt die Street Profits die Number One Contender sind. Ich meine, die hatten relativ random erst letztens ein Titelmatch. Und es war auch okay, aber das wirkte da schon nicht nach Number One Contender. Und jetzt irgendwie erst recht nicht. Das wirkt so ein bisschen wie kalter Kaffee. Die Street Profits sind übrigens super in der Rolle, die sie jetzt spielen. Und sie können auch gerne irgendwann wieder Tag-Team-Champions werden, aber ich finde, sie ist not the place, not the time gerade für die. Und jetzt hast du, um die Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten bei The Miz und Carmelo Hayes wieder darzustellen, hast du jetzt die Street Profits als Number One Contender und The Miz, der wieder allen Fame für sich will, und Carmelo, der bewusst nicht beim Cover eingegriffen und es aufgebrochen hat. Und jetzt frage ich mich, was soll denn das alles? Also, Mello Don't Miss, kein Titelmatch, bekappeln sich jetzt weiter. Street Profits, ja, Titelmatch, aber die haben wir doch gerade erst gegen die Wyatt Six gesehen. Und dass die Wyatt Six Champions sind, weiß gefühlt kaum noch einer. Also, natürlich wissen wir es, aber Hot ist auch anders. Da hätte ich zum Beispiel null Stress gehabt, wenn Breaker und Reed einfach mal die Wyatt Six zerstört hätten und sich die Gürtel geholt hätten. Jetzt kriegen wir ja gefühlt ein Rematch von den Street Profits gegen die Wyatt Six. Und ich frage mich, Chris, ich frag mich, warum? Ich fand es ganz gut, wie du die Street Profits hier zusammengefasst hast. Sie sind ein gutes Tag-Team und ein Tag-Team, das mir in ihrer Art und Weise, wie sie im Moment dargestellt werden, auch wunderbar gefällt. Ihnen standen die Gürtel auch gut. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe damals auch gesagt, eigentlich blöd, dass sie den Titel verloren haben, aber okay. Und sie sind jetzt aber gerade not the place, not the time. Das ist ziemlich gut zusammengefasst. Und Mello Don't Miss hatten ja tatsächlich sowas wie eine Story. Miss, der sich in den Vordergrund stellt und Carmelo immer das Rampenlicht stiehlt. Auch hier, glaube ich, hat beim Finish Mello einfach zugeschaut, wie Miss gepinnt wird. Hätte eigentlich gepasst von der Dings her. Am liebsten wäre es natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, so Bronson und Breaker, die Wyatt Six, die beiden einfach so richtig auseinandernehmen. So ein richtiges Squash-Titel-Match, um Vision zu pushen, denn es tut den Wyatts, glaube ich, nicht weh. Die sind eigentlich genau dafür da. Und das hat man nicht genutzt. Jetzt hat man eben die Street Profits da reingesetzt. Was Triple H, glaube ich, sehr gerne macht bei der WWE Tag Team Championship, weniger als bei der World Tag Team Championship, sind so Multi-Tag-Team-Sachen. Also es kann gut sein, dass wieder bei diesem Titelmatch zwischen den Wyatt Six und Street Profits andere Tag-Teams wieder eingreifen und wir haben dann Multi-Man Freeways oder Four-Ways Tag-Team-Matches. Und gleichzeitig gesagt, ich habe damit auch überhaupt gar kein Problem, wenn wir Division einfach mal parken. Wenn wieder so Machine Guns, DIY, Mellow Don't Miss, da eingreifen und wir bekommen dann Multi-Man-Tag-Team-Matches, wie bei Mania, wie es schon hatten, oder beim Rumble auch. Nee, beim Rumble war es ein Tag-Team-Match, ein normales, aber ich glaube, wir hatten schon mehrere so Freeways. Da ist die SmackDown-Division ganz gut aufgestellt. Aber genau beantworten kann ich es dir nicht, denn es spricht eigentlich ganz dagegen, was Triple H macht. fördert ja eher so die kleinen Stories und hier hat er sich dagegen entschieden. Wobei, es war ja immer so, dass Carmelo nicht so überzeugt war vom Tag-Team. Also wird das tatsächlich irgendwo sogar reinpassen in die Schablone, dass sie eben nicht gewinnen, sondern eher das Team, das länger schon zusammen ist und sich besser versteht und an einem Strang zieht. Ich weiß nicht, ob es weit hergeholt ist. Ich bin auch eher so lauwarm, was das angeht, sehe aber eventuell die Möglichkeit, dass wir da wieder ein Multi-Man-Tag-Team-Matches bekommen und auf die habe ich große Lust. Also ich bilde mir gerade so meine Matchcard-Fan in Pay-Per-View, den es gar nicht gibt. Also da habe ich schon Division gegen Orton und Cody und jetzt habe ich schon ein Four-Way-Tag-Team-Match um die WWE Tag-Team-Championship. Also muss ich fast die Konsole anmachen, um mir das, um diesen Pay-Per-View zu erstellen. Ja, aber ein bisschen Fantasy-Booking muss man ja bei WWE machen. Wenn man uns da schon nicht so toll ist, Kredenz, dann müssen wir selber ran. Und ich meine, alle, die Wrestling gucken, das kann man ja nicht abstellen. Also Wrestling lebt ja auch vom Fantasy-Booking so ein Stück weit. Was würdet ihr machen, was würden wir machen? Und ein Teil des Podcasts geht natürlich auch, also da gehen mit uns auch die Booking-Gäule ab und zu durch, dass wir das jetzt machen. Und ich glaube, gerade in dieser Tag-Team-Division ist es tatsächlich gerade auch gar nicht so blöd, weil dass jetzt die Street Profits wieder Number One Contender sind, das ist jetzt nicht so zwingend, hätte ich beinahe versucht zu sagen. Und da kann man ja überlegen, warum oder was wäre wenn. Und das haben wir jetzt gerade einfach mal gemacht. Ihr werdet euch ja auch eure Gedanken gemacht haben. So, Julia und Kiana James gegen Mishin und B-Fab, das ist so, also Julia kriegt ja On-Air-Time und Kiana James ist ja auch so ein bisschen dabei. Aber es wirkt wirklich so wie hart voll kriegen, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und deswegen habe ich da auch jetzt gar nicht so viel zu sagen. Das ist so rund um, ja, weiß ich, 10 Minuten und dann gewinnen sie und dass Julia Champion ist, weiß trotzdem immer noch keiner. Ich meine, sie steht ja in Tag-Team-Matches. Also das ist alles so merkwürdig mit ihr. Und wenn man weiß, wie sie uns bei NXT überzeugt hat, ist das natürlich so ein bisschen, ja, schade. Vor allen Dingen auch, wenn du siehst, wie andere aus dem NXT-Bereich ja wirklich marschieren. Ich meine, Roxanne Perez, wir loben sie aller Orten. Ich finde fast alles, was sie macht, gut. Das ist ganz unglaublich. Ich weiß, kann man auch nicht mit dem Finger drauf zeigen. Können wir bei Raw nochmal drüber sprechen. Da wird es vielleicht eher nochmal relevant werden. Und über Stephanie Vaquer müssen wir auch nicht reden. Ja, die trotzt auch dusseligen Promo-Segmenten, die sie da eben halten muss. Und Julia wirkt da irgendwie so, ja, sie ist eben auch dabei. Und ja, schade. Oh ja, das fand ich wirklich schwierig jetzt. Das Segment mit Drew und Jacob. Nee, also ich fand's wirklich schlecht und ich versuche zu sagen, warum. Drew kommt an den Ring, wie sag ich's am besten, heult rum, so ungefähr. Also er hält dann eben auch seine Verletzung und sagt, ja, Orlando eigentlich super, mein WWE-Comeback war hier, ich habe den zweiten Titel auch gewonnen, als wir noch Thunderdome-Ära hatten. Und eigentlich müsste ich jetzt WWE-Champion sein. Aber dieser blöde Referee hat sich eingemischt und deswegen klappte das nicht. Cody hat ihn auch bezahlt und so. Und Nick Aldis sagt so, hat sich ins Spiel gehört und meinte so, bleib mal entspannt, Drew, du musst dir auch gar nicht so viele Ausreden suchen. Und mit einem selten bescheuerten Spruch, mal gewinnst du, mal gewinnen andere. Ich dachte so, jetzt können wir auch bitte mal ausschalten langsam. Und Drew sieht aber weiterhin Verschwörung. Das ganze WWE-Ärzte-Team ist auf der Gehaltsliste von Cody. Hei, jei, jei, jei. Nick Aldis greift zu harten Konsequenzen und geht einfach weg. Alles klar, dachte ich. Das läuft hier wieder geschmiert. Drew will gerade weiter rumheulen, in Anführungszeichen. Und dann kommt Jacob. Und meine Güte, Chris hat es ja so schon so angedeutet und wir haben es beide so ein bisschen befürchtet. Jacob Fatu als Face. Und für mich ist das hier das Paradebeispiel, wie es kommen musste, wenn WWE ihn entdeckt. Und sie haben ihn jetzt entdeckt. Erstmal kommt er an den Ring und sagt, hör mal auf, hier rumzuheulen. Du bist eh immer nur am Rumnühlen und gibst anderen die Schuld dafür, dass das nicht so richtig funktioniert. Und da meinte er eben auch, pass mal auf, eigentlich sollte ich dir richtig mal ein mitgeben. McIntyre sagt so, nun ist mal gut, gibt ihm einen Headbutt. Fatu erholt sich, haut einen Superkick raus und nimmt dann Drews ja, Kniestabilisierung und schlägt ihm nochmal einen mit und verlässt dann den Ring. Also, Drew wirkte hier nicht cool und ich finde auch Jacob nicht, weil Jacob hier wie ein Standard 0815 Babyface rüberkam. Er hat sich auch nicht entblödet. Gut, er muss das ja, er kann da ja nichts für. Er hat sich auch nicht entblödet, während dieses Gesprächs mit Drew zu sagen, I'm all gas but no breaks. Und die Fans haben dann auch mitgesungen. Er hat dann wieder seinen singenden Schlachtruf da noch rausgehauen. Da hat dann Drew auch zu Recht ihm einen Headbutt gegeben, damit er mal Ruhe einkehrt. Chris, das ist genau dieses Worst-Case-Szenario, das wir bei Jacob befürchtet haben. Ich muss es wohl so sagen. Oder bin ich wieder mal zu kritisch? ja, also zu Drew kann ich nur eines sagen. Aktie ist wieder und runter gegangen. Ja, keine Ahnung. Diese ganze Cody Rhodes-Geschichte war für ihn einfach so super bitter auch. Also ich möchte ihn noch ein bisschen in Schutz nehmen. Das ist der undankbarste Spot, den du im Moment bei der WWE haben kannst. Es ist entweder der Spot vor dem Mega-Main-Event bei Event XY und es ist halt dieser Spot, wo der WWE-Champion Cody Rhodes heißt und jeder auf dieser Welt weiß. Wenn ich morgen meine Mutter frage, wird Cody den Titel verlieren, wird sie sagen nein und sie weiß nicht mal, wer es ist. So klar ist es, dass dieser Titel nicht wechselt und jemand muss entgegenstehen. Und dann ist er noch Papa geworden und er musste die Fehde allein tragen und da so gut ist er nicht. Diese Skripte, die er bekommt, sind super undankbar. Ich glaube, er macht eh das Beste draus, aber vielleicht hat er seinen Peak erreicht irgendwie in der Fehde mit CM Punk. Da fand ich ihn wirklich großartig und ich fand ihn wirklich genial auch irgendwo in seiner Rolle mit Logan Paul gegen Jelly Roll und Randy Orton. Ab da hat es einfach gar nicht hingehaut. Jacob, ja, die Ängste. Die Ängste bei WWE im Main Roster. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, weil klar, ich mag Jacob und ich fand vieles an ihm cool, aber ich war immer so vorsichtig, ja. Also ich nehme ja immer so wie eine kleine Miezekatze, die noch nicht weiß, ja, okay, kann ich dem Typen trauen, der mir da das Essen da hinstellt. Es ging einfach zu schnell für mich. Ich stelle mir so ein Paralleluniversum vor, wo er immer noch der Handlanger von Solo ist und ihn die ganze Zeit hilft und anschreit und sagt, ich liebe dich, Solo. Das ist so Zwischenparken. Und ich weiß nicht, Zwischenparken soll gar nicht negativ betitelt werden oder angehaftet sein, sondern einfach warten, bis der richtige Moment kommt. Da ist er jetzt einfach, er hat das alles so schnell durchgemacht. Ja, wir kennen sein Moveset, das hat er ausgeschlachtet. Wir kennen seinen Tanz, den hat er ausgeschlachtet. Sein dämlichen Spruch ist ausgeschlachtet. Und jetzt ist er für mich super uninteressant. Also gar kein Hype. Die Paarung an sich finde ich gar nicht so schlecht. Also ich würde sie vielleicht sogar auf mein Pay-Per-View packen, den es nicht gibt, so zwischen mitten auf die Card. Aber das müsste halt so 8 Minuten so richtig all gas, no break sein, um das Zitat zu nehmen. Sie sollen sich einfach kloppen und so ein Match bringen, was Sheamus macht. So einfach hart draufknallen. Das kann das Ganze retten, die Fehde. Aber ich bin ja super enttäuscht, weil wie kommst du da raus mit Jacob? Es ist für mich so ein LA Knight in schlecht sogar. Also zu weh, es tut mir weh, das zu sagen, weil LA Knight ist einfach zu gut am Mikrofon und macht noch das Beste aus diesem Skript, was WWE ihn da ins Gesicht klatscht. Ja, ich glaube, so weit ist er noch nicht. Und deswegen ist es so schade, weil du hast diese Mini-Bloodline mit Solo, die ist ja noch immer da. Und ich finde, die funktioniert, egal wer jetzt da Mitglied ist. Und wenn du ihn da einfach bis heute oder noch länger zwischengeparkt hättest, das kann ja Jahre dauern, da lernt er, okay, wo ist mein Spot, was ist mein Gimmick? und wir sind einfach nicht so schnell satt gesehen. Mir ist gefühlt ist der 20 Jahre hier, weißt du, ich bin durch schon. Und das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Ich will ja mehr von ihm sehen eigentlich. Aber das hier ist einfach so richtig, ja Leute, wir haben noch so 10 Minuten Show. Hier, attackier mal Drew und hau deine Line raus, ja. Das ist zu wenig tatsächlich. Und vielleicht gefällt das Leuten. Keine Ahnung, ich bin mir da nicht sicher, ob wir hier zu wenig drin sehen, aber ich finde es für beide irgendwo auch schade und undankbar. Ich möchte die beide gar nicht so negativ darstellen. Die geben das Beste, klar. Aber schau mal, ich nehme das Positive mit. Wenn die beiden auf die Card kommen und man ihnen sagt, hier 8 Minuten, kloppt auf euch ein, wäre ich nicht abgeneigt. So sage ich das mal. Also ich eine Sache ist mir noch wichtig zu ergänzen, die du sehr schön gesagt hast. Ich möchte hier eine Lanze für Drew nochmal brechen und ihm Respekt zollen. Denn wie der hier geragdollt wird, booking-technisch, ja. Das ist eine Frechheit eigentlich, ne? Zuerst macht er dann wirklich einen starken Job dagegen Punk. Ich habe auch da Probleme gehabt mit ihm, weil ich es nicht so richtig gekauft hat. Aber die haben da wirklich was Gutes gemacht und dann war Drew tatsächlich auch wieder legit als Gegenpart. Er hat auch ein bisschen was gewonnen, ja, er hat auch was mitgekriegt und das ist dann super. So, und dann wirkt es so, als ob Drew immer so Booking-Kleistermäßig da eingesetzt wird, wo man meint, irgendwas dich kleistern zu müssen gerade. Und Das ist wirklich vom Regen in die Traufe. Das mit Cody, das war völlig bescheuert. Dann vorher hat er mit Logan Paul da einen super Job gegen Jelly Roll gemacht. Warum? Weil er gewonnen hat, endlich mal wieder so ein Ding. Und weil er auch richtig cool Oldschool-Heel-mäßig war. Und jetzt muss er dieses Rumgeheule da raushauen. Um irgendwie jetzt Jacob overzubringen, verstehe ich ja auch, dass man Jacob overbringt. Und ich verstehe auch, dass man da über Drew geht. Aber das Ding ist doch durch jetzt schon. Drew muss dusselige Lines droppen, für die er sich selbst bestimmt schämt, dass er sowas sagen muss. Am Ende ist doch auch klar, wer overgeht. Die Frage ist nur, ob Drew ein Match gewinnt oder ob Jacob alles gewinnt, um overzugehen. Und also das ist wirklich, Chris und ich mögen Drew ja auch und er macht ja auch gute Sachen dann teilweise, aber die Aktie geht mal hoch und mal runter und er kann da überhaupt gar nichts für, weil er aus Schrott kann er eben auch kein Gold machen und er macht es professionell, er macht es gut, sein Charisma ist ja auch zu sehen, aber eigentlich müsste man sagen, komm Drew, wir gehen jetzt ein schönes Guinness trinken oder was ich was er da mit Seamus getrunken hat und wir reden uns mal 2 Stunden lang deinen Frust von der Seele, so nach dem Motto. So möchte man mit ihm ja fast reden, weil er einem so leid tut und trotzdem Respekt verdient für das, was er da abliefert. Denn der ist ja wirklich am Mai großartig. Aber dann so ein Schrott, Cody hat alle Schiedsrichter gekauft. Alter, da fragt man sich doch, wer also da brauchst du kein Creative-Team für. Das kann jeder Hans und Franz dir so runterbucken. Und ja, das war mir wichtig hier, weil Drew nicht gut aussieht, obwohl er das Beste draus macht. Und Jacob wirkt wie eine Kopie seiner selbst. Und das ist eben das Blöde, wenn WWE einen entdeckt. Und im Ring macht er mir immer noch keine Sorgen. Aber wie du sagtest, Jacob ist so großartig geworden mit diesem I love you, my tribal chief. Und dann knuddelt er Solo an. Und als er dann sagte, ja, ich hasse dich, das war durch. Also das war so Standard, da fällt einem auch nichts zu ein. Im Creative Team, wie man es anders machen könnte. Ja, und dann dümpelt es eben vor sich hin. Also dann geht es auch dahin. Ja, Sami Zayn, fand ich, macht aus der Regentschaft wirklich das Beste. Jetzt gegen Javon Evans hat er wieder eine Open Challenge rausgehauen. Das ging zwar nur 10 Minuten, aber ich habe verstanden, wo man damit hin will. Man hat ihn wieder eine Open Challenge gemacht. Selling war super von beiden. Unser junges Talent durfte auch ein bisschen was zeigen, war auch teilweise dran. Man gab es auch 1-2 Nearfalls. Crowd war auch mit drin. Zu Recht, war ein gutes Match. Dann nach der Blue Thunder Bomb gewonnen. Ich finde es immer gut, nach der Blue Thunder Bomb ein Match mal zu enden. Allerdings muss man sagen, der Helluva Kick war vorher auch schon da. Das war also so ein Doppelfinisher, in Anführungszeichen. Also, ich finde das in Ordnung, denn Sami Zayns Open Challenging Matches, die sind alle gut. Und es gibt durchaus erbärmlichere Runs. Klar, man kann sagen, es ist jetzt so eine Kopie von John Cenas US-Run. Man kann auch sagen, es ist eine Hommage an John Cenas US-Run. Aber ich finde es einfach gut, weil es gute Matches gibt. Es ist für Sammy okay. Es bringt ihn jetzt nicht in neue Sphären. Aber wir haben mit Sammy als Face ja immer so unsere Probleme bei WWE. Aber das ist ein Sammy als Face, mit dem kann ich wenigstens leben, weil es wenigstens richtig gute Matches gibt. Und deswegen, weiß nicht, bin ich eigentlich Chico mit der Art und Weise, wie Sammys US-Title Run ist, auch wenn es, glaube ich, uns nirgendwo hinführt. Aber wenn du ihn als das nimmst, was es eben ist, ein US-Title Run, wo auch nicht viel hintersteckt, nicht hinterstecken wird, denn Sammy, er wird Sammy nicht katapultieren. Sammy ist ja eigentlich fast ein Tick zu groß für diesen Titel, weil alle ja sagen, hier der Heavyweight Champion, Heavyweight Champion, Heavyweight Champion. Er sagt's ja selber auch, Storyline-mäßig. Ja, deswegen muss man, glaube ich, Chris, kann man gar nichts anderes machen, als den Run für das nehmen, für was es ist und einfach nur hoffen, dass es ganz brauchbare Matches gibt. Und ich finde, dafür ist der Run eigentlich gut. Ich gehe sogar weiter. Ich finde das hier sogar sehr gut. Das ist für mich das Highlight der Show. Ja. Und ich bin auch jemand, der bereit ist, so, man sagt ja, ich glaube, im Englischen eating humble pie, wenn man falsch gelegen hat. Weil ich war so, ja, warum nimmst du Solo den Titel jetzt weg? So, Sammy, das ist ja total unnötig und langweilig. Ich hätte kein Problem, wenn Solo Champion wäre. Ich mag Solo. Aber wenn es um die Titelregentschaft geht und für die US Championship, ist das hier, glaube ich, eine der besseren Regentschaften in den letzten Jahren vielleicht sogar. Klar ist das Argument, auch wenn jemand sagt, ja, Abklatsch von Cena. Aber wenn das jemand macht, ich glaube, sie haben genau den richtigen gefunden. Ich hätte selbst für nicht wahr empfunden, Sammy macht das richtig gut. Und was man halt jetzt daran mitnehmen muss, ist, man darf sie, glaube ich, auch nicht mit Cena vergleichen, weil Cena einfach so eine Koryphäe ist. Aber was Sammy ausmacht, du weißt, da ist ein gutes Match drinnen. Und ich finde jetzt schon, dass der Glanz auf diesen Titel größer ist. Allein durch zwei Matches oder drei. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt hatte. Und ich finde es auch cool, dass sie jetzt solche interessanten Stars auch raushauen. Das tut diesem Gürtel und der Regentschaft wirklich gut. Und es ist ein so einfaches Prinzip, aber so unglaublich wirkungsvoll. Denn ich bleibe dabei. Mystery Opponents im Wrestling nimm das Triple H und schlachte es aus, es wird nicht langweilig. Es ist einfach diese Magie dahinter. Wer kommt denn da raus? Klar, wenn du da irgendjemanden rausschickst, den wir Woche für Woche sehen und wo du irgendwie dir denkst, also ich brauche da jetzt nicht, dass Finn Balor rauskommt. So, das ist ein Beispiel. Aber ich hätte kein Problem, wenn dann Javon Evans rauskommt. Ja? Muss auch nicht immer NXT-Stars rausholen, aber man lass mal Carmelo Hayes rauskommen. Ja? Wo diese Supertechniker, die einfach feststecken im Nirgendwo. Und das ist richtig cool. Und es ist wirklich ein Prinzip, das so einfach ist. Du füllst die Show damit, der Gürtel bekommt was. Sammy ist in dieser Rolle jetzt auch, wo er mich nicht langweilt. Es gibt zwei Rollen, wo er mich nicht langweilt. Entweder der Psychopath, wer war quasi der Homeless, der da irgendwelche Theorien hatte, oder eben in einer solchen Rolle. Auch wenn er quasi den Titel hinterherjagt, da ist er auch ganz stark. Aber das ist im Moment für mich irgendwie so, das passt sehr gut und ich hätte nicht mal ein Problem, wenn der jetzt ein ganzes Jahr einfach nur Open Challenges macht. Gar kein Problem, weil dann, wenn ihn in einem Jahr dann irgendjemand besiegt um diesen Titel, ist es einfach wertvoll. Und so nutzt man diesen Titel. Dass er bei Nakamura da für zwei Monate ist und niemand weiß, was und wieso, weshalb, ist so schade. Und ich hoffe, dass man das beibehält. Das finde ich richtig, richtig gut. Ist für mich auch das Highlight der Show tatsächlich. Ja, du siehst es tatsächlich ja deutlich positiver als im Anfang. Ne? Also Eating Humble Pies finde ich eigentlich auch ganz süß, den Spruch. Ja. Ja, und es sind eben gute Matches, wie ich schon gesagt habe. Die Matchqualität ist wirklich gut. Und du hast es schon gesagt, wenn jetzt irgendwie in 2-3 Monaten oder so Carmelo Hayes rauskommt und ihn random in Anführungszeichen besiegt, ist es nicht random. Weil dann ist er, der die Open Challenge Streak genutzt hat, um den Gürtel zu machen. Dann lass Carmelo Hayes ein paar krasse Promos raushauen. Lass ihn ein bisschen arrogant rüberkommen. Dann finisht er Miss vielleicht noch einmal kurz weg. Und dann hast du da ein US-Champion, mit dem man was machen kann. Er muss ja auch nicht Hayes sein, kann irgendwer anders sein. Aber du hast schon recht, Sammy gibt dem Titel auch durch die Art und Weise, wie er ihn verteidigt, wieder eine gewisse Relevanz. Und zwar eine deutlich größere als Nakamura ist ein sehr gutes Beispiel. Ich fand auch, dass er vorher, genau wie du, bei Solo durchaus nicht falsch geparkt war. Im Gegenteil, er war wirklich gut bei Solo geparkt. Und vielleicht holt ihn Solo sich zurück, aber derzeit wird ja mit Solo auch so ein bisschen regrouped, habe ich das Gefühl. Der ist ja raus aus den Shows, oder zumindest hat man jetzt ein bisschen länger nicht gesehen. Und ja, Jacob ist ja auch weg von der alten Bloodline 2.0. Also muss man gucken, was jetzt mit Solo passiert. Ich hoffe nicht, dass man ihn einfach heimlich still und leise jetzt rausgeschrieben hat für immer und bald bei der nächsten Entlassungswelle dabei ist. Aber ich glaube, da wird noch irgendwas kommen mit der Bloodline 2.0 oder My Family Tree oder wie auch immer. Grüße gehen auch auf My Happy Tree Friends. Ich weiß gar nicht, welcher User das gesagt hat. Musste ich auch tatsächlich schon mal dran denken. Fand ich sehr süß. Ja, mal gucken. Ne? Also auch für mich, das ist ein Highlight der Show. Womit ich immer noch nicht zu Rande komme, ist Damian Priest und Aleister Black. Da funzt bei mir tatsächlich überhaupt gar nichts. In den Backstage-Segmenten nicht und auch im Ring funzt da nichts. Das dümpelt so nebenhin. Und das Triple Threat Match, Tiffany Stratton gegen Jade Cargill und Nia Jax, war in Ordnung. Aber auch da habe ich so ein bisschen das Gefühl, ja, über Tiffany's Title Run haben wir schon gesprochen. Jetzt kriegt sie, darüber werden wir dann noch bei der Preview ausführlich reden, ein Match gegen Stephanie Vaquer. Also das Match selbst könnte schon richtig gut werden. Da wollen wir aber jetzt nicht zu weit vorgreifen. Aber ich weiß nicht, Chris. Entweder glaubt man bei WWE, dass der Run von Tiffany richtig gut ist, oder es fällt einfach den Jungs und Mädels überhaupt nichts mehr ein. Ich weiß nicht, ich komme mit dieser Regentschaft nicht so richtig klar. Ja, es ist eine interessante Regentschaft, finde ich. Es ist auch schwer in Worte zu fassen, wie man das irgendwie so einordnet. Tiffany ist auf jeden Fall jemand von der Athletik her und vom Star-Appeal, kann ich das nachvollziehen, wenn man sagt, schau, du bekommst eine lange Regentschaft und da waren auch gute Matches dabei. Ich persönlich glaube, da war definitiv auch mehr drinnen in diesen Titelmatches, auf jeden Fall. Und vielleicht geht sie auch in diesem ganzen Drumherum etwas unter. Also sie musste sich ja hin und wieder auch mal oder mehrmals unterordnen, ja, wo sie halt bei SmackDown am Vortag von großen Event den Titel verteidigt hat oder eben danach. So jetzt bei WrestlePalooza nicht dabei gewesen, auch damals bei Saudi-Arabien hat sie davor das Last Man Standing oder Last Woman Standing Match gehabt wegen Nia Jax. Das ist halt irgendwie im Moment so eine Situation. Ist der Titel vielleicht doch irgendwo besser geparkt? Ich war lange, lange jemand, der gesagt hat, ja, naja, probier's mit Jade Cargill. I don't know. Mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher. Nia Jax ist seit Jahren dabei, diesen Titel zurückzuholen. Muss jetzt auch nicht sein. Gab ja auch, glaube ich, beim Finish ein Riesenthema, was ich so gesehen habe bei den sozialen Medien. Das hat gar nicht funktioniert. Ich tue mir sehr schwer. Ich bin jetzt mittlerweile auch, ich war vor, weiß nicht, ein paar Monaten eher etwas so gereizter dieser Regentschaft gegenüber, weil ich so, ja, keine Ahnung, da muss doch mehr drin stecken. Jetzt bin ich so, ja, wen gibst denn den Titel? Ja. Ich finde, weil wir haben gesagt, Sami Zayn ist so großartig im Ring, das passt jetzt mit der US Open Challenge. Tiffany ist auch so gut im Ring, aber irgendwie schafft sie es nicht, das so präsent zu machen bei ihrem Auftreten. Ja? Auch das Problem natürlich, dass man sie entdeckt hat in ihrem Barbie-Gimmick und dass die Promos einfach nicht funktionieren, will ich halt auch versuchen, drüber hinwegzusehen, weil sie ist ja irgendwo wirklich gut und sie ist ja noch immer auch blutjung. Aber wenn ich das Argument hernehme und sage, gib den Titel jemand anderes, wen gebe ich den Titel bei SmackDown jetzt? Da tue ich mir dann auch schwer tatsächlich, weil Julia hast du komplett in den Sand gesetzt, tatsächlich Stephanie ist bei Raw und der Rest ist anderweitig beschäftigt, Charlotte, Alexa mit den Tag Team Championships. Deswegen, ich freue mich auf das Champion gegen Champion Match und möchte da gar nicht zu viel dazu sagen, wenn die Preview werden wir noch haben, aber es ist tatsächlich eine Regentschaft. Wenn ich müsste, würde ich sie eher zu so langweilig reinstufen. Aber ich habe da gleichzeitig auch nichts dagegen, dass sie den Titel hat. Weil wenn Nia Jax jetzt nicht mal ihre Gegnerin ist und sie steht auf der Card, bin ich schon zu 80% überzeugt, dass ich ein gutes Match sehe. Und damit bin ich eigentlich einverstanden. Weil ich würde sie nicht mal in eine Liv Morgan-Regentschaft im Moment kategorisieren. Weil das fand ich noch öder, weil ich Liv Morgan-Matches nicht so fühle. Also ist es tatsächlich irgendwo, auch wenn man es, glaube ich, in mir nicht so nachvollziehen kann, ist es irgendwo am Ende sogar eine positive Regentschaft für mich, weil ich im Moment das bekomme, was ich vielleicht auch brauche, nämlich ein Match, das auf der Karte ist, wo ich sage, ja, weißt du was, das wird gut genug, denn der Rest ist im Moment sowieso uninteressant für mich, weil der Titel tatsächlich sogar einer zu viel ist. Interessanterweise brauchen die Frauen im Moment einen Haupttitel und die Intercontinental Women's Championship. Ich finde, das passt im Moment für die beiden Roster sogar perfekt. Ich glaube, da ist ein Haupttitel sogar zu viel. Und deswegen ist es egal, ob sie ihn hat oder nicht. Also ich hoffe, du weißt, was ich meine oder die ZuhörerInnen. Ja, ich glaube schon. Ich empfinde es tatsächlich auch so, dass bei den Mädels derzeit ein Titel völlig ausreichend ist. Bei den Jungs eigentlich auch, aber da hast du irgendwie, also dieser World Heavyweight Champion, die Rollins Championship, ist eigentlich das, was früher der IC-Gürtel war. Und der IC-Gürtel ist der IC-Gürtel des IC-Gürtels ungefähr, also vom Standing her. Aber bei den Damen würde das Fehlen jetzt von Tiffys Championship gar nicht auffallen. Und ich bin einerseits bei dir, jetzt auch jedenfalls, was das Match Stephanie Vaquer gegen Tiffany angeht, das wird schon gut. Andererseits bin ich, was die Regentschaft von Tiffy angeht, doch ein Stück negativer gestimmt als du, weil mir das war wirklich eine große verschenkte Chance, die man mit Tiffy da hatte, finde ich. Man hat sie dusselig gebuckt, sie hat auch nicht das Beste draus gemacht, finde ich. Also ich fand, sie war auch im Ring nicht immer so großartig, wie wir sie kannten. Also enttäuscht will ich nicht sagen, das hat sie nicht. Aber ich glaube auch, dass da immer noch deutlich mehr drin ist, was Potenzial und Matchqualität angeht. Und sie hat ja diese Matches auch teilweise gezeigt. Aber ich finde, dass die Regentschaft von ihr auch wrestlerisch, ich will es nicht underwhelming sagen, aber sie hat mich nicht elektrisiert, würde Dwayne Johnson sagen. Und deswegen bin ich mit der es gibt tausend schlechtere Regentschaften, die wir gesehen haben, ne? Also da müssen wir nicht streiten. Aber gerade bei Tiffany hatte ich mir doch ein bisschen mehr erwartet, wenngleich man auch sagen muss, dass also auch schon bevor sie den Gürtel gewonnen hat, war ja auch nicht alles Gold, was glänzt. Und sie hat ihn ja auch jetzt ewig mittlerweile. Ich meine, sie hat ihn gegen Lotte bei Mania verteidigt. Also das ist ja schon jetzt wirklich, man will damit ja auch ein Statement, glaube ich, setzen, was Tiffanys Regentschaft angeht. Und sie ist irgendwo so mittel, würde ich sagen. Also enttäuscht hat sie nicht, begeistert aber auch nicht. Und ich würde im Großen und Ganzen natürlich nicht so happy sein mit der Regentschaft. Wüsste aber auch beim besten Willen jetzt nicht, wie du die jetzt noch retten kannst, die Regentschaft. Das ist jetzt schwierig. Also jetzt mit Stephanie Vaquer, das ist wieder ein Match um die goldene Ananas letzten Endes. Da geht's um gar nichts. Also ich brauche solche Matches auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich brauche den ganzen Pay-Per-View nicht, ja. Um da mal ganz, ganz ehrlich zu sein. Ich habe auch null Bock drauf. Ich will einfach, dass der vorbei ist. Also das interessiert, also diese Champion vs. Champion Matches, die geben mir nichts. Und ich verstehe auch, dass du sagst, nee, also bei dir auch nicht. Warum sollte man sich das angucken, ganz ehrlich? Also, weiß ich nicht. Klar, man kann sagen, Wrestling ist eh alles abgekartet, in Ordnung, aber ihr wisst ja, wenn man das Spiel mitspielt, also sich ein bisschen drauf einlässt, dann lässt man auch die Storylines gelten und dann sagst du, okay, ich fühle jetzt ein bisschen was und dann gibt's auch mal den einen oder anderen Mark-Out. Also da werde ich gar keinen Mark-Out haben. Vielleicht werde ich Tiffany gegen Stephanie als Match praisen. Also das halte ich sogar für durchaus möglich, bis fast wahrscheinlich. Aber ich weiß auch, dass ich bei Cody gegen Rawlins einschlafen werde, weil die werden auch, also ich sagte jetzt schon, Achtung, Grüße gehen raus an Simply, oder die werden da, also die werden über 4 Sterne gehen, da müssen wir nicht diskutieren. Also Meltzer wird hier 4¼ bis 4½ Sterne geben, so wie er es bei allen Matches gemacht hat. Und die werden auch gut, aber ich wüsste nicht, was, also vielleicht, weiß ich nicht, machen sie ja auch Through the Roof Match oder so, aber also die Ausgangssituation ist nur 0,0 dazu angetan, hier irgendwie jemanden hinterm Ofen hervorzulocken. Es sei denn, du sagst, boah, 2022 war das geilste ever und jetzt kriegen wir ein Remake davon und so. Ja, fair enough, aber I don't buy it. Und ja, das war SmackDown. Und jetzt gebe ich rüber an Chris, der die rote Gefahr hat und hat ja auch einiges zu berichten. Große Comebacks, wie groß sie wirklich sind, wird Chris uns gleich erzählen. Aber erst hatten wir noch andere Sachen. Ja, sehr gerne. Bei Monday Night Raw haben wir tatsächlich im Moment so eine oder mehrere, vielleicht so 2 Hauptstories. Eine davon hat die Show eröffnet. Es ist die Situation mit Rhea Ripley, Io Sky, Asuka und Kairi Sane. Und da hat sich ja letzte Woche so das erste Großereignis hat stattgefunden, die Attacken gegen Io Sky. Und das hat man hier weitergeführt. Da hat Ripley quasi die Show eröffnet, Rhea Ripley, und hat gesagt, ja, sie ist sich hier nicht ganz sicher, was sie davon halten soll, denn sie wird das sehr gerne im Ring klären. Aber sie weiß nicht, ob Io Sky wirklich so bereit ist, diesen Kampf anzugehen. Und das sollte sich auch über die ganze Show auch weiterführen. Auch Backstage quasi wurde Io nochmal von Kairi da aufgesucht, hat ihr auch ein Foto geschenkt. So, ja, schau, wie schön es war. Entschuldige dich doch einfach. Was im Raum steht, ist quasi, dass Asuka beleidigt ist, dass sie in Rhea so eine neue Familie gefunden hat, obwohl sie eigentlich zu Asuka und Kairi Sane gehören sollte. Und das wurde dann eben von Io in den Sand gesetzt, warum auch immer. Und Io, das war halt dann so der Moment, wo für mich die Promo ziemlich furchtbar wurde, wo sie so ein bisschen sagen, oh, I can't right now. Und dann hat sie den Ring verlassen. Das war so, oh. Das Problem, was wir schon länger angesprochen haben, ich werde da nicht weiter drum raufreiten. Rhea wurde dann attackiert von den Kabuki Warriors. Io wollte helfen, hat den Green Blue Mist abbekommen. Ich weiß noch immer nicht, was das deutsche Wort ist dafür. Und genau, dann konnten halt die Heels in dem Fall ihren ersten Sieg davontragen, mental. Und Kairi bzw. Io und Rhea mussten sich nochmal sammeln. Ich persönlich finde es, also die Protagonistinnen laden natürlich dazu ein, dass das hier ein ganz gutes Tag-Team-Match werden kann. Wenn ich nicht falsch informiert bin, wird das auch stattfinden bei, ist es Crown Jewel oder Super Showdown? Keine Ahnung, der nächste Pay-Per-View. Ja, Crown Jewel, ja. Crown Jewel, ja. Es ist so verwirrend, dass WWE für Saudi-Arabien und Australien die gleichen Shownamen benutzt hat in den letzten Jahren. Stimmt. Und deswegen habe ich da kein Problem. Ich persönlich glaube aber, dass Triple H glaubt, dass wir sehr investiert waren in einer Freundschaft zwischen Io, Asuka und Kairi, die für mich nicht so deutlich war, was mich jetzt dazu natürlich bringt, wo ich sage, was ist denn hier eigentlich das Problem? Also, vielleicht ist es auch meine Schuld, dass ich nicht so investiert habe dazu. Also, ich bin jetzt nicht so jemand, der wirklich jedes kleinste Segment schaut. Deswegen nehme ich das mal auf meine Kappe und nehme das Ganze mal in Schutz, denn es ist eine der Hauptstories im Moment. Kairi, die noch nicht so weiß, was Sache ist, sie möchte noch immer Asuka, Io für sich gewinnen oder für diese Freundschaft, sie möchte das eigentlich alles nicht, beschenkt sie auch mit diesen hübschen Bildern. Und Io ist in einer Situation, wo sie halt am schlechtesten ist, leider. Ich weiß nicht, warum Triple H so nach den Sachen so sucht und sagt, weißt du was, wir werden jetzt darauf gehen. Sie ist am stärksten im Ring. Und mehr musst du mit ihr nicht machen, weil sie großartig ist. Wir hatten eh schon die Debatte, ist sie die Beste im Roster? Ja, jeder wird das für sich selbst beantworten, aber sie ist eine der Besten. Und das reicht. Niemand von uns hat verlangt, dass sie Promos hält. Aber um hier jetzt euch nicht weiter zu langweilen, nehme ich dich gern mit und frage dich, siehst du hier mehr? Fühlst du mit, dass die jetzt nicht mehr so gut miteinander sind? Also ich habe über das nachgedacht, was du gesagt hattest, dass du glaubst, dass Hunter glaubt, wir würden glauben, dass das da eine große Freundschaft ist. Das fand ich sehr schön formuliert und dann habe ich drüber nachgedacht. Und ich glaube, dass Hunter uns das glauben machen will und es ist auch nicht völlig aus der Luft gegriffen. Das kann man, glaube ich, sagen. Aber wenn wir jetzt da mal on the long term oder wie man so schön sagt, drauf gucken, also von Anfang an, da gab es Damage Control, das waren Io Sky, Bayley und Dakota Kai. Und ich will jetzt nicht in diese alte Nostalgie-Kiste zurückgreifen. Ich will es nur chronologisch das darstellen. So, dann kam irgendwann Asuka und Kairi Sane dazu. So, dann haben sie Bayley rausgetüdelt und dann hat Bayley irgendwann ihren Championship-Run gegen Io Sky gehabt. Dann irgendwann hat Io Sky den Titel geholt und Asuka und Kairi Sane waren mal da, mal nicht. Sie waren auch jetzt lange raus. Gerade Asuka war sehr lange raus. Mhm. Und da jetzt dieses große Freundschaftsding zu machen, also da würde ich es bei Damage Control deutlich eher kaufen, weil die auch gut funktioniert haben. Aber dass da jetzt so diese drei als Top, gut, du kannst sagen, diese drei waren dann die Bayley rausgeekelt haben. Aber das wirkte jetzt nicht so, weil wir jetzt die tollen Freunde sind, sondern weil wir da irgendwie eben zusammengehören und Bayley soll raus. Und das war so die Bayley-Bully-Storyline so ungefähr. Aber dass da jetzt so das große Herzensblut zwischen den beiden ist, habe ich jetzt auch storyline-mäßig jetzt nicht zwingend, also ich habe es nicht empfunden. Man fühlt ja auch was bei solchen Storylines. Und Damage Control haben wir gefühlt, das mit unseren drei Japanerinnen habe ich so semi gefühlt. Ich finde übrigens auch, dass Kairi Sane ihren Job richtig gut macht in dieser Story. Wie sie dann ganz bedröppelt da, dass das Bild der armen Io hinlegt, dann geht sie ganz traurig süß, weg. Ja. Solche Sachen klicken. Bei vielen, glaube ich, klicken die. Aber ich finde, Asuka ist wirklich, seit sie da ist, ein Fremdkörper. Also Asuka matcht hier null, überhaupt gar nicht, finde ich. Ist mal ausgehend auch von der Damage Control Storyline. Und ich fand da, das war auch damals unser erster Satz. Ich weiß es noch wie gestern, als wir drüber gesprochen haben. Wir haben gesagt, okay, als Kairi dazu kam, das könnte was werden, das fühlen wir. Und als Asuka dazu kam, war es eine zu viel. Da war irgendwie das Fass übergelaufen. Und da seitdem waren wir auch nicht mehr drin. Und Asuka hat ein Problem mit dieser ganzen Storyline, finde ich auch. Und to make a long story short, ich weiß, was Hunter uns verkaufen will. Es ist auch nicht aus der Luft gegriffen, wie gesagt. Aber ich fühle es jetzt nicht. Reicht es, um Storytelling in den Weeklies zu prägen? Ich würde sagen, ja. Da haben wir schon deutlich schlechtere Stories gesehen. Ist es aber eine In-Your-Face-Story, würde ich sagen, nö. Also so richtig investiert bin ich nicht. Wird vielleicht anderen auch so gehen. Andere sind vielleicht total investiert, keine Ahnung. Da sind Chris und ich auch, glaube ich, wie gesagt, Damage Control geschädigt. Aber weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass Kairi so ein bisschen das Hidden Gem dieser Geschichte sein könnte. Io tut mir einfach unglaublich leid, wenn sie Englisch reden soll. Das, lass den Scheiß, lass sie doch Japanisch reden. Warum sollen zwei Japanerinnen Englisch miteinander reden, obwohl sie es beide nicht können? Ist doch völlig, oder nicht, sie können es ja, aber ich würde doch jetzt auch, wenn wir beide in Amerika sind, Chris, würde auch nicht mit dir in Englisch kauderwelschen, wenn ich in Deutsch mit dir reden kann. Also so, am besten noch Japanisch, was wir beide überhaupt nicht können. Eben dann uns einen abbrechen, da reden wir doch lieber Deutsch miteinander. Bei YouTube werden die Promos übrigens mit Untertitel gemacht, wenn sie amerikanisch reden, wohlgemerkt, kriegen sie amerikanische Untertitel, weil die glauben, die versteht sonst keiner. Also, keine Ahnung, also da kommt Io nicht gut rüber, finde ich. Da kommt Kairi noch am besten rüber. Kann man die Story erzählen? Safe, ja, glaube ich schon. Ist das jetzt wirklich so eine Heartbreaking-Story? Not so much. Denke ich auch. Das ist eine gute Zusammenfassung. Sie haben Glück. Ich denke, das Match wird natürlich hyped sein. In Australien mit Rhea wird das die Fans natürlich sehr begeistern. Wir haben über die United States Championship gesprochen. Ich finde auch, dass die Intercontinental Championship im Moment sehr gut bei Dominic Mysterio ist. Also er hat jetzt ein Match gegen Rusev gehabt. Fand ich alles ganz gut erzählt. Rusev hat sich das Match erarbeitet, verdient, hat gegen Sheamus gewonnen. Und da haben sie natürlich das auch ausgespielt, was klare Sache ist. Rusev als das Monster-Heel ist eigentlich jemand, der sollte Dominic besiegen. Und ich finde, man hat es wirklich gut gemacht. Und Dominic ist in diesen Sachen wirklich großartig tatsächlich. Also er versucht ihn da mit Tricks irgendwie, er will erstmal davonziehen, er lässt ihn nicht. Dann versucht er den nächsten Trick und dann nutzt er eben die Situation, wo sie den Ringrichter in der Ecke haben. Und da gibt es dann diesen Ric Flair-Trick, wo er das Bein nach hinten zieht und einen Low Blow ihn verpasst und so das Match gewinnt. Das ist nichts Besonderes, aber ich finde, die Intercontinental Championship, ich fand sie immer noch als den Midcard-Titel der Männer immer stetig als besseren Titel gebuckt, außer als Cena die US Championship hatte. Und das hier finde ich auch gut. Lass den Titel bei Dominic, mach diese Titel-Matches genauso. Ich finde, das braucht was. Er kommt über sein Gimmick und im Ring ist er gut genug, dass wir hier so 10-Minuten-Matches bekommen. Also ich finde auch Rusev, wenn man ihn zurückholt, benutzt ihn so. Das finde ich mit Andrade nicht so hinbekommen. Also hier bin ich tatsächlich sehr happy. Ja, ich auch. Also Rusev und Andrade ist ein guter Vergleich. Andrade war ein Rohrkrepierer from the start, hätte ich beinahe gesagt. Und by the way, auch Aleister Black wird strugglen, dass es bei ihm nicht so endet. Aber er ist jetzt eigentlich auch schon ein Tick interessanter als Andrade. Das kann man schon sagen. Wird auch deutlich prominenter eingesetzt, wenn auch nicht so wirklich groundshaking. Aber das mit Rusev ist nicht schlecht. Du hast ihm Pay-Per-View-Sieg gegeben gegen Sheamus in einem wirklich starken Match. Das war ein 4-Sterne-Ding. Und eigentlich hätte man ihm den Titel sogar auch geben können. Ich finde es aber gut, dass er ihn nicht gekriegt hat, aus den von dir genannten Gründen. Und es kann sein, dass Rusev irgendwie jetzt auf ein Rückmatch arbeitet. Und dann ist man vielleicht ein bisschen investiert, um zu gucken, wie das wohl ausgehen wird. Denn das Monster wird sich jetzt nicht nochmal übertölpeln lassen wollen. Also du kannst die Geschichte erzählen, du musst sie nicht erzählen, aber du könntest sie erzählen. Und ich glaube, Dominic ist derzeit im siebten Himmel. Ja, da gibt's ja Fotos, wo er 50 Millionen von seinen Mädels um sich rum hat. Ich glaube, alles, was da Storyline-mäßig mal war, Alter, ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt, sie alle schmiegen sich an ihn ran. Und du kannst nicht anders als zu denken, boah, du lucky fucker. Also das ist der, also klar, das sind, also ich glaube, Liv Morgan war dabei, Roxanne war dabei, Rhea hat ihn angeknuddelt und auch noch seine echte Frau. Und ich glaube auch, wie heißt unsere andere von den Judgment Day? Raquel war, glaube ich, auch noch bei dem Bild dabei. und das wirkt irgendwie knuddelig, finde ich. Ne? Das ist auch kein Storyline-Foto, aber das ist so, also auch Bailey Backstage gab so ein paar süße Fotos, wie sie dann auch mal privat sich dann mit Sasha Banks und noch ein paar anderen, ich glaube Naomi war auch dabei. Das sind so Sachen, die irgendwie dann auch gespreadet werden und wo man dann denkt, ja, fühlt sich irgendwie knuddelig an. Die scheinen sich ja alle irgendwie auch Backstage einigermaßen zu verstehen. Das hat jetzt mit dem Match und der Storyline überhaupt nichts zu tun, aber ist irgendwie so ein mittelbarer Faktor, der dazu führt, dass Dominic gerade funktioniert. Und nochmal, das darf man auch nicht vergessen, Dominic ist immer noch der vor 5 Jahren der allerletzte Husten war in der Thunderdome-Ära, als er mit seinem Vater ein Tag-Team-Match gemacht hat und wo Go-Away-Heat noch ein Kompliment war für ihn. Ne? Also der hatte auch Glück, der hat diesen Heat genutzt, oder was heißt genutzt, er hat dieses Glück gehabt, diesen Heat zu bekommen, wo er ein Mikro festhalten musste und wurde ausgebucht, weil er nicht reden konnte. Und ohne dass WWE irgendwas gemacht hätte, ist das Ding geswitcht bei WrestleMania. Das kann man sich auch, ich weiß gar nicht, das kann man auch nicht erklären. Oder hat WWE da irgendwie die Fans da manipuliert oder an den Lautstärkenreglern? Keine Ahnung. Irgendwann mochte man Dominic. Und dann gehst du mit ihm auch. Und dann ist auch sowas mit Rusev hier, ist doch glatte 1, ja, bin ich bei dir. Für mich Dominic übrigens eine der großartigsten Charakterentwicklungen seit Schlag mich tot, vielleicht sogar für immer. Das ist eine unfassbare Entwicklung. Ein überragender Wrestler ist er immer noch nicht, ne? Also das ist schon bemerkenswert. Das ist ein Wahnsinn. Ja, du hast die Kolleginnen schon angesprochen. Sie hatten dann auch ein Match, also Raquel Rodriguez mit Roxanne Perez gegen Bailey. Raquel hat gewonnen, die gewinnt in letzter Zeit oft. Mit Hilfe auch so ein bisschen von Roxanne. Wir haben schon über sie gesprochen. So, wenn du etwas im Performance Center schmiedest, damit, dass es für WWE Fernsehen ist, hat man es mit Roxanne geschafft. Auch jetzt die Entrance hat man ja ein bisschen angepasst. Die Kamera verfolgt ihr Gesicht. Genial. Also sie ist ja auch knuffig und das. Die ist Gold. Ich finde, sie besitzt den Judgment Day. Also das ist wirklich krass. Also klar, Dominik, Logo müssen wir nicht drüber reden, aber Roxanne ist der Faktor, finde ich. Ist ein Eyecatcher. Sie macht wenig, aber was sie macht, ist großartig. Es sind die Details. Sie hat ein unglaubliches Charisma. Mhm. Also made, sage ich immer wieder. Ich tue mir auch leid, aber ich muss sie einfach hochleben lassen. Das ist so stark, was sie macht. Die wird auch noch größer werden. Ja. Die WWE macht das zur Abwechslung. Macht sie ja genau das jetzt richtig mit ihr. Ja. Sie parkt sie und dann wird sie irgendwann die World Championship gewinnen und die Regentschaft wird ziemlich großartig. Also aber sie wächst beim Parken. Also ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Also sie wird nicht stale. Ich finde, sie gewinnt trotzdem mit jeder Show an Profil. Ich weiß nicht. Also da passiert was mit ihr, obwohl nichts passiert gerade. Das ist selten sowas. Und ich glaube auch, dass sie auch bei Triple H ein großes Los hat. Ich glaube schon, dass der auch weiß, was er an ihr hat. Also wahrscheinlich eines der besten Exporte aus NXT oder Import, wie auch immer man das nennen will. Und man muss ja bedenken, wie sie bei dem Judgment Day reingekommen ist, das war jetzt nicht dazu prädestiniert, dass sie da ankommen könnte. Sie war ja so das fünfte Rad am Wagen und hat eigentlich eine ziemlich lowe Storyline bekommen, so als Dominic-Stealing-Girl. Hm. Und wie das da funktioniert hat, das ist schon großartig. Und sie sagen ja auch, Balor macht das da ja auch nicht verkehrt. Aber dass sie da so groß overgekommen ist, hat jetzt nichts mit Balor zu tun. Das hat sie selbst gemacht. Balor war da so ein bisschen Mittel zum Zweck, aber hat sie nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Nee. Balor ist, ja, er ist da, sagt man. Er ist da, genau. Und trotzdem ist auch gut, dass er da ist, ne? Also das wollen wir ihm ja auch nicht wegnehmen. Aber er bleibt so als Aging Psycho Creep da irgendwie. Ja, Bailey, ja. Darüber würde ich gerne mit dir sprechen, aber mach mal erstmal. Bailey, ja, also sie hat das Match verloren und danach gab es auch noch immer so Angriffe gegen Raquel, also von Raquel und Roxanne gegen sie. Lyra kam raus, war noch so ein bisschen, ja, weiß nicht, ob ihr da jetzt helfen soll, hat sich dann dafür entschieden und sie konnten dann die Heels vertreiben. Und Bailey war dann irgendwie so ein bisschen so psychopathisch unterwegs. Lyra wusste nicht, okay, was passiert jetzt? Bin ich die Nächste, die von ihr auch das Maul kriegt? Und sie so, hey, you idiot, was machst du? Steh doch auf. Ja, wir haben das super gemacht. Perfekt. Team. Perfekt, super. Ja. Es ist eine Situation um Bailey, die im Moment so alle möglichen Ausgänge sogar haben könnte, ja. Finde ich das sonderlich großartig, was sie jetzt macht? Nein, aber die letzten Jahre, wo sie nicht bei Damage Control die Anführerin war, war einfach super langweilig und stale. So ist es zumindest so ein Kampf, um sich aus dieser nutzlosen Box, um diesen Vergleich wieder herzunehmen, einfach mal rauszuboxen. Sie fällt ja irgendwie auf, ja. Es ist für mich immer noch so ein bisschen weird und so, weiß ich nicht, aber man redet drüber, weil sonst in anderen Podcast-Folgen wären wir einfach so wahrscheinlich drüber gegangen, ohne drüber zu reden. Zumindest haben wir was, über was wir reden können, aber ist es eher Trauer oder ist es so, ist da vielleicht Potenzial, so Psycho Bailey, wie auch immer, also ich weiß nicht, siehst du da mehr Potenzial, bin ich hier vielleicht zu nett? Also ich habe genau die gleichen Fragen mir auch gestellt. Und ich bin mit mir auch noch immer nicht so ganz einig, so wie bei letzter Woche auch, wie ich damit umgehen soll. Und ich versuche es mal aus zwei Perspektiven zu beschreiben. Erstmal Perspektive 1, die positive, nee, erst die negative. Erst das Negative, weil man muss auch mit was Positivem schließen. Das habe ich ja immer gelernt. Wie Bailey dieses Segment über die Bühne gebracht hat, war gelinde gesagt schlecht. Also Dieses, ja, du Idiot, dann schreit sie da rum und lacht hysterisch gekünstelt. Ich habe das Gefühl, sie hat sich selbst geschämt, so wie ich das öfter hatte, auch wenn sie alle umarmen muss und sowas. Also es wirkt so, als ob ihr das wirklich unangenehm ist. Und mir ist es unangenehm, da zuzugucken. Auch negativ, Lyra hat sich charaktermäßig 0,0 entwickelt. Sie ist immer noch die liebe, nette, knuffige, die sie immer war. Da habe ich ja so ein bisschen gehofft, dass da irgendwas passiert. Aber sie lebt immer noch davon, dass sie süß guckt und richtige Sachen macht, die eben Faces von nebenan machen. So, das ist wirklich, also es war auch schlecht delivered von Bailey, finde ich, was dieses Hysterische angeht. Wenn man es positiv sehen will, sind die Würfel aber noch nicht gefallen, weil ich weiß immer noch nicht, wie sich's rauskristallisiert am Ende. Es wird wohl Richtung, was ich, Tag-Team oder Stable, also vielleicht sogar Tag-Team, keine Ahnung, gehen mit Bailey und Lyra, und dann wird's irgendwann wieder einen Twist geben, kein Plan. Also es ist auf jeden Fall, wie du gesagt hast, Bailey hat eine Story und sie ist interessanter als alles andere, was sie vorher hatte, auch wenn ich das Ganze immer noch eher ein bisschen ja unangenehm anzuschauen manchmal finde. Aber es kann sich in irgendeine Richtung noch ausgehen, vielleicht auch für beide. Aber dann muss da auch was kommen, denn diese Psycho-Geschichten, die werden schwierig. Also ich kaufe sie bei Bailey auch derzeit nicht, weil es dafür zu sehr aufgesetzt ist. Komm, mach uns jetzt die Psychopathin, Bailey. Lach möglichst krass und so, dass es nicht aufgesetzt wirkt. Und deswegen wirkt es pervers aufgesetzt bei ihr, finde ich. So, Lyra ist eben süßer als Zuckerwatte und hat aber auch dann nicht mehr viel Charakterentwicklung, wie schon gesagt. Also positiv ist, es passiert was und es kann sich ausgehen. Das ist auch noch so ein bisschen hoffnungsvoll formuliert. In 2-3 Wochen werden wir da mehr wissen. Aber ich glaube, wir sind derzeit noch in einer gewissen Findungsphase. Ich weiß auch noch nicht, ob Hunter sich klar darüber ist, wo er in diese Richtung gehen möchte. Ich glaube, er probiert auch gerade noch so ein bisschen das Ganze aus. Aber irgendwie muss da Profil rein. Da muss weniger, ich arbeite dieses Segment hin bei Bailey, sondern ich fühle dieses Segment. Und das habe ich derzeit noch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass Bailey diese Segmente fühlt. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass Lyra sie noch nicht wirklich fühlt. Und ich hoffe, dass die beiden sich jetzt doch irgendwann fühlen und dass sie solche Segmente nicht arbeiten, sondern dass sie sie wirklich, dass sie über die Lippen gehen sozusagen. Und dann kann das was werden. Derzeit ist es noch, es wirkt so forced, würde ich es formulieren wollen. Und ich habe damit noch echte Probleme. Aber ich will noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Ja, ich glaube, Triple H und Bailey sind im Moment auch so, weiß ich nicht, hoffen wir mal, irgendwas bleibt kleben und die Fans reagieren auf etwas. So ein Dominic Mysterio-Effekt, random, niemand weiß warum. Im Moment bin ich eben auch so, es ist so ein bisschen für mich so unangenehm. Aber zumindest versucht sie sich da raus zu boxen. Es ist besser als die letzten 2 Jahre zumindest. Ja, ganz sicher. Das war einfach nur langweilig. Oder sagen wir ereignisreicher auf jeden Fall. Ereignisreicher, das ist das bessere Wort. Ja, also ich weiß nicht, wir haben schon viel über Cody gesagt. Es gab eben dieses Segment mit Seth Rollins, der war dann auch wieder der Alte. Und es ist, ohne jetzt euch zu langweilen, es geht grundsätzlich darum, ja, sag, wie machen wir das jetzt, worüber reden wir? Ja, also bist du wirklich der die letzten Entscheidungen trifft, Seth? Was ist hier los? Und er so, ja, ich bin der die Entscheidungen trifft. Und ja, doch eines klagt noch, schau, Cody, glaub ja nicht, dass wir Freunde sind. Nur weil ich dir damals geholfen habe bei WrestleMania 40, heißt das nicht, dass du mein Freund bist. You were the lesser of the evils, glaube ich, hat er gesagt. Und das war nicht so schlecht tatsächlich. Also vom Inhalt, was Seth gesagt hat. Cody war so, ja, die Fans, die entscheiden, ob wir die Zukunft sind und nicht du. Er war falsch angezogen, Cody. Und ja, also am Ende geht es darum, okay, wer trifft die Entscheidung? Du, ich glaube dir nicht und ich werde dich dann besiegen bei Crown Jewel. Und ja, also er wird das Techtelmechtel mit der Vision haben. Da wird Seth auch eine Rolle spielen. Dann werden sie das Match haben und Rollins wird zum, weiß nicht, 23. Mal in Folge verlieren. Ich glaube, diese ominöse Statistik, die er gegen Cody hat. Es war teilweise gar nicht, also hier war sogar Seth für mich der Bessere. Cody ist einfach der gleiche, ja, die Fans und ich glaube dir nicht. Und worüber möchtest du eigentlich reden? auf das Match werden wir noch zu reden kommen, aber ich glaube, der Großteil der Fans empfindet dieses Segment als ziemlich gut und groß. Für mich ist es einfach ein weiteres Kapitel in einer, ja, Fehde, die auserzählt ist. Und zwei Superstars, die bei mir auserzählt sind, bis auf so Techtelmechtels von Seth, wo er den dusseligen Heel spielen musste. Das hat er, das gebe ich ihm, hat er sehr gut gemacht. Ja, ich würde da auch gar nichts ergänzen wollen. Wir haben über Cody bei SmackDown gesprochen, hier auch. Seth war hier, finde ich, auch deutlich der bessere Mann. Aber es ist eben wieder der alte Seth, was uns dann für das Stable so ein bisschen, ja, die einleitend aufgeworfenen Gedanken ja in den Kopf bringt. Aber das müssen wir nicht wiederholen, haben wir ja schon was dazu gesagt. Genau, AJ bereitet sich auf sein Match gegen John Cena vor, indem er mit Dragon Lee gegen die Los Americanos gewonnen hat. Rio und Bravo, es gibt jetzt natürlich zwei, ja. ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich glaube, Triple H, das ist so der klarste Fall von Triple H hat etwas gefunden und mit dem spielt er jetzt. Und gleichzeitig hat er vergessen, was eigentlich El Grande Americano ausgemacht hat. Ich fand das mit Chad Gable so großartig. Ich finde es gut, Ludwig Kaiser ist in den Shows. Mehr Positives sehe ich bei diesen Los Americanos tatsächlich überhaupt nicht. Es ist nämlich genau daran vorbei, was sie so witzig gemacht hat. Ja, das ist die WWE-Sellout-Geschichte jetzt. Also bin ich auch bei dir. Ja. Aber Rio und Bravo, Alter, das verstehst du auch nicht, wenn du nicht John Wayne-Fan bist. Also, ja, okay. Weiter. Weiter im Text, hätte ich auch gesagt. Und du hast schon angesprochen, Tiffany und Stephanie im Backstage-Segmenten. Fand ich fürchterlich. Wirklich, wirklich schwierig. Lass mal's einfach mal durch. Ja. Und warten auf das Match. Ja. Und das wird sicherlich cool. Darauf freue ich mich. Ich muss sagen, ich freue mich drauf. Main Event, Tornado Tag Team Match. Wir haben darüber gesprochen, Vision und Tag Team, das klappt. So auch hier, die Usos haben das Rückmatch bekommen und auch gewonnen. War ein gutes Match. So nicht so gut wie beim Pay-Per-View, aber ist ja auch so logisch, sollte auch so sein. Das, was natürlich hier wichtig war oder worüber wir reden möchten, ist natürlich die exklusive Rückkehr, wie sie im Thumbnail da geschrieben wird, von Roman Reigns. So, wir haben ja am Anfang gesagt, das sind so Shows, die im Moment auch da sind, um gemacht zu werden. Nichts Großartiges ist passiert und viele werden am Anfang vielleicht schon abgedreht haben und gesagt haben, meine Güte, ja, Roman Reigns ist doch zurück. Das ist schon richtig und es ist cool und er ist ein großer Name, aber ich persönlich finde schon, dass man ihm sehr, sehr schadet mit so vielen Comebacks, weil es ist für mich nicht so wie bei dieser Mystery Opponent-Geschichte, die einfach immer funktioniert, so die Rückkehr von einem Superstar. Dafür müsste er länger weg sein. Und das hier war einfach in vielen kurzen Abständen, er ist weg, oh, er ist wieder da, er ist weg, oh, er ist wieder da, er ist weg, oh. Er ist wieder da. Und so habe ich es hier empfunden. So, bei mir ist nichts passiert. Nichts. Aber es gibt so Kleinigkeiten bei dieser Story, die interessant werden könnten, auch im Hinblick auf Wargames, falls es auch darauf hinauslaufen sollte. Die könnten cool sein. Also, Roman, also die haben das Heal-Team abgefertigt und danach war Roman so mit Jay ein bisschen zusammen, haben sich die Hand gegeben und gesagt, schau, also das ist ja doch das, genau das, was ich von dir wollte, all die Jahre, als ich euch schlecht behandelt habe. Man muss so ein bisschen so streng sein, heelig. Ja, es ist gut, dass du da Punk den Superkick verpasst hast, dass du dich auch nicht auf LA Knight eingelassen hast, dass du auch so deine Wut raushaust und nicht nur der singende Jay bist. Und Jimmy hat sich das im Hintergrund so ein bisschen angeschaut, so, weiß ich nicht. Eigentlich bin ich nicht so überzeugt davon, dass mein Bruder jetzt so zu diesem Tribal Chief wird. Ich möchte gar nicht so viel mehr dazu sagen, als einfach nur, dass hier ein großes Potenzial herrscht. Aber alles drumherum ist für mich so, ja, Roman ist zurück. wie lange wird es dauern, bis man ihn wieder aus den Shows schreibt? Und ich weiß, Hollywood, und ich weiß, er wird älter, und ich weiß, WWE muss ihm das geben, was er will, aber irgendwie tut's ihm sehr weh. Ich nehme so mal sogar ihn mal raus als mit diesen Big Dog Promos. Die kreide ich ihm jetzt mal gar nicht an, weil hier war er eigentlich eh so cool, weil er nicht gesprochen hat. Und frage dich jetzt so, wie findest du das? Empfindest du ihn nicht so Potenzial, dass man jetzt nicht darauf hinaus, dass ich sage, okay, Jay wird der neue Tribal Chief und bekommt die WWE Championship und bleibt 2 Jahre Champion, aber ich finde schon, dass da so diese Geschichten zwischen Jay und Jimmy und Roman, wenn man die gut ausspielt und Roman auch halbwegs regelmäßig da ist, um etwas aufzubauen wie eine Geschichte, dann habe ich Bock drauf. Ich fühle, was du meinst, kann das auch sehr gut nachvollziehen, sehe es auch gar nicht so viel anders, aber dann ein bisschen dann tatsächlich doch. Also zum einen, wo ich vollkommen bei dir bin, diese Comebacks von Roman. Man sagt ja manchmal, Leute sind gekommen, um zu bleiben. Bei ihm würdest du sagen, er ist gekommen, um wieder zu gehen. Wie gesagt, wann kommt wohl die nächste Auszeit? Also man weiß, jedes Comeback ist eigentlich, da ist das Ende wieder da. Während bei anderen, wo ein Comebacks, da weißt du, die werden jetzt auch erstmal bleiben bis auf weiteres. Monate, Jahre oder so ähnlich. Ne? Bei Reigns weißt du, Reigns ist im Moment im Schweizer Käse-Modus seiner Karriere. Also sind viele Löcher drin in der Zeit, wo er da ist. Und die Löcher sind manchmal sogar größer als der Käse, also die Zeit, in der er da ist. Das ist so, ist einfach so. Ich habe damit auch jetzt nicht so das große Problem. Das Zweite, aber es macht eben nicht mehr so viel Impact. Du hast gesagt, du hast nichts gefühlt. Ich fühle immer ein bisschen was, wenn Reigns kommt. Es wird auch nicht immer mehr, sondern immer weniger. Aber ein bisschen was ist immer noch da. Und das bringt mich zum positiveren Teil, zumindest aus Romans Sicht und aus WWE-Sicht. Wir haben es mehrfach gesagt, Reigns ist wirklich made. Der ist auf einem Level, wo wir das vor 10 Jahren niemals gedacht hätten, dass er hinkommen könnte. Aber seit 5 Jahren ist er da eben, seit dem Tribal Chief Gimmick. Und er ist im Verwaltungsmodus seiner Karriere. Er erntet jetzt die Früchte, er tritt ein bisschen kürzer, er kommt zurück und wenn er kommt, ist es immer big. Jetzt nicht mehr outstanding, aber es reicht immer noch von diesem Gimmick, das er hat, zu zehren. Es ist, da bin ich vollkommen bei dir, je weniger er sagt in Promos, desto besser, weil die Promos sind einfach im Moment wieder ätzend, weil es Big Dog Promos sind, die nerven, die machen sogar was kaputt von seinem Gimmick. Also lass ihn lieber gar nicht reden. Hat man hier gemacht und dann fühlt man da immer noch ein bisschen was. Da man aber weiß, dass er eh nicht ewig lange bleiben wird, fühlt sich das Ganze dann eben auch eher so ein bisschen wie eine Storyline an, bei der man denkt, egal was passiert, es wird jetzt nicht so wirklich deep werden. Das geht zeitlich offenbar schon gar nicht. Auch wenn hier natürlich ein bisschen was angedeutet wurde, Richtung Jay, ein bisschen entscheidender Tribal Chief und Jimmy, der das alles nicht so gut findet oder zumindest reserviert reagiert hat, muss man mal gucken, was man uns da erzählt. Ob das jetzt auch schon wieder Richtung Series geht. Ich meine, wir haben jetzt Oktober, die Series ist im November, da musst du dann auch irgendwann was aufbauen. Fast für die Series ein Tick zu früh, wenn man so WWE Storyline, Long-Term-Telling sich anguckt. Aber vielleicht guckt man Richtung Series. Vielleicht hat man bei der Series ganz andere Pläne für ganz andere Matches zwischen ganz anderen Teams. Muss man mal sehen. Aber also Reigns, das meine ich, es ist Verwaltungsmodus, aber ein ganz anderer Verwaltungsmodus als Cody, weil dafür Reigns einfach zu special war mit seinem Tribal Chief Gimmick, weil auch immer noch genug übrig geblieben ist und auch ein Reigns, der im Verwaltungsmodus seiner Karriere sich gerade befindet, sei ihm herzlich gegönnt, ist für mich 1000-mal interessanter als das, was Cody abliefert. Mit seinem, ich will klassischer Face der Company sein. Und Reigns melkt eben das Tribal Chief Gimmick. Wie gesagt, ich wiederhole mich, es sei ihm gegönnt. Und auch wenn es alles washed up ist, so ein bisschen. Ach übrigens, ich habe mal geguckt, Green Mist müsste man so mit Nebel, Sprühnebel übersetzen, habe ich eben mal gegoogelt. Aus okay. Also eigentlich Nebel, Mist heißt Nebel, aber sie sprüht ihn ja an, also so ein eher so Sprühnebel, würde ich sagen. Aber Nebel ist das Wort, das reicht auch aus. Ja, sorry, bin ich off-topic gegangen, aber wie gesagt, Das ist für mich okay. Also ich nehme es ohne große Euphorie zur Kenntnis, weil wir dieses Comeback jetzt schon ein paar Mal gesehen haben, ohne dass ein großes Follow-up gekommen ist. Und deswegen freue ich mich, gucke immer an, wie fit ist Roman? Er ist sehr fit. Sieht er gut aus? Ja, sieht er. Was macht er? Okay, Standardsachen, Superman-Punch und so. Und alles klar. Ja, besser als nix. Ja, wo es hingeht, mal gucken. Ich glaube nicht, dass es ein großes Long-Term-Ding werden wird. Er wird dann vielleicht nach der Series wieder gehen und dann zum Rumble wiederkommen. Das wäre so die Standardgeschichte, zumal der Dezember eh John gehört. Ja, also, weiß nicht. Ist nicht doll, aber bei mir funktioniert Roman eben mit Abstrichen immer noch einigermaßen solide. Ja, und mit diesem Segment ging es dann auch zu Ende und die Raw-Ausgabe geht halt zu Ende. Und ja, im Moment wird sie tatsächlich von zwei kleineren Stories getragen, so die Usos gegen Vision, so untereinander auch, und eben die Frauen, so die Japanerinnen und Rhea. Und das kann jeder für sich entscheiden, ob das ausreicht für den A-Brand. Ob das jetzt noch immer so gewertet wird, glaube ich eh nicht, aber das ist natürlich nach einer Zeit, wo Judgment Day es getragen hat, die Show, auch eine nette Abwechslung, würde ich sagen. Ja, denke ich auch. Also rausreißen tun es die Weeklies, wie gesagt, nicht. Ne? Also da wollen Chris und ich auch jetzt gar nicht irgendwie da Euphorie oder so heucheln. Aber wie gesagt, wer einigermaßen im Produkt drin will, wie gesagt, Weeklies waren mal schlechter, aber gibt es auch bessere Freizeitaktivitäten vielleicht. Muss also jeder für sich selbst entscheiden. Der rote Faden ist da. So, und das ist eben immer was Wichtiges in den Weeklies, dass der da ist. Alles andere ist Geschmackssache. Ja, mein lieber Chris, ein bisschen Pin-Out-Kickout können wir ja noch machen, auch wenn ich glaube, die Zeit ist doch ganz gut fortgeschritten, aber das kriegen wir noch hin ein bisschen. Oh ja, es sind jetzt eh nicht so viele bei YouTube. Ich habe das auch schon offen. Wir können da auch direkt reinstarten. Attacke. Und anfangen möchte ich mit Talking Benson. Und zwar hat er eine Frage gestellt für Pin oder Kickout. Und zwar, WWE sollte Raw und SmackDown jeweils mehr eine eigene Identität geben, indem sie zum Beispiel in einer Show stärker auf Women's Wrestling gehen und in der anderen Show stärker auf Tag Team Wrestling mit entsprechenden Titelwechseln. Also es gäbe dann bestimmte Women's-Titel nur bei Raw und die Tag-Team-Titel nur bei SmackDown. Och, Pin, warum nicht? Es klingt gar nicht so schlecht, ja. Ja, bin ich auch so bei Pin? Kommt doch an, wie du es machst, ne? Also ja, ich sehe schon auch so, sind auch natürlich so Schwächen dabei, ja. Mhm. Aber warum nicht? Das wäre mal was anderes, weil so ein mehr Pin auf die eigene Identität. So, das glaube ich, wäre schon ganz cool. Chris Pieper hat uns natürlich wieder versorgt. Da haben wir einige. Und genau, da hat auch geschrieben, würde gerne mal bei einer Podcast-Folge mitmachen. Weil das eingespielte Ehepaar mit den Sternebewertungen, ja, und das ist etwas, da braucht man wohl Abwechslung. Aber er fragt Folgendes bei der ersten Pin- oder Kickout-Frage: John Cena sollte ein weiteres Match gegen Brock Lesnar haben, um seine Reputation wiederherzustellen. Kickout, also das brauche ich nicht nochmal. Nach ihrem Sieg über die Kabuki Warriors werden Io Sky und Rhea Ripley Challenger auf die WWE Women's Tag Team Championships von Alexa und Charlotte. Pin. Ich brauch's nicht, aber es wäre konsequentes Booking. Ich wäre nicht abgeneigt. Aber du wirst in Australien Rhea nicht verlieren lassen. Also das glaube ich einfach nicht. Das wäre mutig, ja. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Ich glaube auch nicht, dass es großartig dann noch weitergeht mit Asuka und Kairi. Pin oder Kickout, die WWE sollte wieder mehr auf langfristige Storylines setzen, um die Hardcore-Fans nicht zu verprellen. Nochmal, sie sollte worauf setzen? Auf langfristige Storylines. Ach so. Ich glaube, Hunter glaubt, dass er langfristige Storylines hat. Ich glaube auch. Also ich bin da natürlich bei Pin, aber ich glaube, WWE hat neue Hardcore-Fans, die so oder so bleiben. Ich glaube ja nicht, dass die Hardcore-Fans von der letzten Ära, die Ruthless Aggression Ära zum Beispiel, noch überhaupt da sind. Um ehrlich zu sein. Ja. Es sollte ein extra Money in the Bank Match für die Midcard-Titel geben. Kick out. Also brauche ich nicht. Also das könnte die Hütte abreißen tatsächlich. So nach dem Motto, wir zeigen es jetzt den Alten und wollen die Show stehlen. Aber das kann auch ganz schnell dann eingereiht werden. Und manchmal ist weniger Money in the Bank mehr vielleicht. Finde ich auch. Es ist, du kannst anderweitig diese Midcard-Superstars in solche Matches geben. Der Money in the Bank Kocher ist eh schon in einer schwierigen Situation. Ja. Pin oder Kickout, Jey Uso sollte Jimmy und Roman verraten und sich Division anschließen. Hatten wir das schon? Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir haben auch beide Pin gesagt dazu, weil es sowas Ähnliches hatten wir, dass Jay ein bisschen Profile kriegt und so in diese Richtung geht. Ja, die Idee ist nicht schlecht, ne? Also finde ich auch. So, letzte Pin- oder Kickout-Frage. Letztes Match von Cena auf der Abschiedstour wird gegen Edge sein. Edge Spear bei SmackDown Match gegen Sammy. You can see me Geste bei All Out von Edge und Abschiedssegment von Edge bei AEW mit Christian. Zumal der Vertrag im Oktober 2022 von Edge ausläuft. Edges größteres Cena-Rival in der Zeit von 2006 bis 2009. Bestätigung der Aufpackfolge. Liebe Grüße an Andy. Pin oder Kickout? Cenas letzter Gegner sollte Edge sein. Also, wenn man sich die News mal anguckt, die gerade gespreadet werden, würde ich fast Pin sagen, weil gefühlt jede zweite Headline lautet, warum Edge nicht zu WWE zurückkehrt. Und wenn solche News kommen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass Edge zu WWE zurückkehrt. Jedenfalls für dieses eine Match. Also Edge's Comeback bei WWE, das war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, in vielerlei Hinsicht. Ich meine, der Judgment Day wurde groß, als Edge raus war. Das ist also auch schon ziemlich hart. Titel hat auch nicht gewonnen und da stand vieles unter einem schlechten Stern. Also, ich meine, Comeback beim Rumble 2020, mega, und dann kam Corona und alles ging dahin. Dann war er auch noch verletzt eine Zeit lang, also alles nicht so geil. Und ich glaube, man hat auch nicht so gut mit ihm mitgespielt. Dann hat auch Vince gesagt, Edge ist alt, sieht alt aus, brauchen wir nicht. Gut, aber ich meine, Punk hat ganz andere Sachen mit WWE gehabt und er ist trotzdem zurückgekommen. Also, ich sag mal Pin. Irgendwie rieche ich das, dass Edge doch zu WWE geht und gegen John das Abschiedsmatch macht. Ich riech's. Ich bin mir da nicht so sicher. Sicher bin ich mir auch nicht. Aber bei der Frage zu bleiben, sollte Edge es sein, bin ich tatsächlich bei Kickout. Mhm. Also für mich, ich verstehe schon, woher die Leute kommen. Das waren schon coole Sachen, eine sehr starke Fehde. Ich bin trotzdem noch immer für jemanden wie Obafemi oder so. Mhm. Deswegen bin ich bei Kickout. Aber die Situation rund um Edge und den Vertragsstatus und ein bisschen One-Only wäre, finde ich an sich eine super, super, super spannende Geschichte, weil das irgendwie so vielleicht auch eine Tür öffnet, wo sich AEW und WWE vielleicht annähern. Obwohl der Vertrag so oder so ab eben, Edge wäre ja weg von WWE, von AEW. Dahingehend bin ich sogar interessiert daran zu sehen, ob es dazu kommt. Ich bin nicht abgeneigt, sollen sie das Match haben, aber genauso wie du, ich glaube, ich weiß nicht, Edges letzten Jahre bei WWE waren schon sehr, sehr mühsam. Ich habe da nichts gefühlt. Nee, ich auch nicht. Also ich habe was gefühlt beim Rumble-Comeback. Da habe ich viel gefühlt. Insane, wow, ja. Das war ganz groß. Aber ab da ging es dahin, wirklich. Also da Schicksal hat nicht mitgespielt, Matchqualität teilweise nicht. Das beste Match da gegen Randy Orton, das auch nicht das beste Match aller Zeiten war, allein schon es so anzukündigen und es dann aufzuzeichnen, Riesenfrechheit. Also ich könnte ewig so weitermachen, was Edge's Run angeht. Da ging eigentlich alles schief. Okay, ich habe noch eine Pin-or-Kick-Out-Frage. Gerne. Zwei Stück von unserem User Super Thomas. Erstmal grüße ich unseren DJ S-Blade, der sich nach längerer Zeit mal wieder zu Wort gemeldet hat. Da muss man auf jeden Fall mal grüßen. Und ich grüße unseren Pate Rico, der sehr, sehr herrlich im Board ein wunderschön reagiert hat auf einen bestimmten Kommentar. Das hat er ganz, ganz großartig gemacht. Ein feiner Kerl. So, super, Thomas. Hat zwei Pin-or-Kick-out-Fragen. Erste. Die WWE sollte in der Männer-Division entweder den Intercontinental oder den US-Title einstampfen und stattdessen nach dem WWE-Vorbild eine Cruiserweight-Division einführen. Dieser Titel sollte dann auch wirklich glaubwürdig nur für Leichtgewichte da sein. Also ich bin eigentlich nicht mehr für... Aber das wird quasi einen Titel ersetzen, oder wie? Bitte? Das würde quasi einen Titel ersetzen. Ja, eher austauschen. Also US oder IC wird ausgetauscht gegen Cruiserweight-Titel. Weißt du was, wir hatten das zwar schon und es hat nicht hingehauen, aber ich bin bei Pin. Hauptsache es sind nicht mehr Titel. Man kann das, weil das hat man unter Vince probiert, hat dann überhaupt nicht funktioniert. Und Enzo Amore hat das dann ja alles auch irgendwie dahin gehauen. Ja, bin ich bei Pin. Ich würde dem Ganzen eine Chance geben. Ich glaube, Triple H würde das sogar ganz cool aufziehen können. Ich traue ihm das sogar zu. Ja, schon. Also vom Gefühl bin ich eher bei Kick-Out, weil... Ja, also, aber ist eng. Also 50-50 tatsächlich. Ja, warum nicht? Also, keine Ahnung. Unentschlossen. Also Ich fühle es noch nicht, aber ich fühle es auch nicht. Also ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich bin da emotionslos. Und deswegen bleibe ich die Antwort wohl doch schuldig, weil ich da wirklich nicht eindeutig sagen kann, ob ich das oder das besser finde. Schwierig tatsächlich, schwierig. Wenn ich mich entscheiden sollte, würde ich Kick-Out sagen. Weil wenn ich es nicht fühle, fühle ich es nicht. Ich muss mich ja festlegen. Die WWE sollte sich wieder etwas mehr Hardcore mäßiges trauen. Es müssen ja nicht gleich Gabeln ins Spiel kommen, aber schmerzhaft aussehende Spots würden der Promotion gut tun. Natürlich nicht inflationär eingesetzt. Bin ich bei Kickout? Ich bin bei Kickout, weil ich glaube, dass sie das so oder so liefern. Weil ja. Ich glaube, sie machen es ja eh, dass es nicht inflationär ist, denn das Hell in a Cell Match von Punk und Drew fand ich schon sehr krass teilweise. Und wenn sie dann Stipulationen haben wie Leiter Matches, TLC, also das bei WrestleMania, das hat sich ja ordentlich wehgetan. Also ich glaube schon, dass man das abliefert, was er möchte. Ja, das musst du zur AEW. Ja, und ich finde diese Stipulation eh nicht gut, ehrlich gesagt, weil sie voll, also gut, Wrestling und Realität ist so eine Sache, ist klar. Aber ich finde gerade so Hardcore-Stipulation sind noch mehr weiter weg von der Realität. Und wenn du es halbwegs legit aussehen lassen willst, dann kostet es dich Jahre deiner Karriere, weil dann ist es auch intensiv. Frag mal bei den ECW-Leuten nach, wie es denen heute geht, wenn es denen noch irgendwie geht. So, ach, doch, einen habe ich noch. Warte mal. Ach so, sowas Ähnliches hatten wir, dann doch was anderes. Die Story um die Kabuki Warriors, Io und Rhea, ist derzeit die interessante Storyline, die WWE zu bieten hat. Irgendwie siehst du, guck mal, Super Thomas hat Hunter überzeugt, dass das mit den drei Japanerinnen und so emotional ist. Kick out. Ja, aber sie verlieren nicht mal knapp. Also. Nee, stimmt. Es ist eng. Aber was wäre denn besser? Judgment Day würde ich sagen, gut, ist ja eigentlich keine richtige Storyline, aber finde ich irgendwie knuffiger. Aber wenn du wirklich aktuelle Storyline nimmst, ne? Hast du schon recht. Dann wird's schwierig. Was ist denn da sonst noch? Punk gegen Drew, Punk gegen Seth ist ja eigentlich done jetzt, also durch. Bronson und Breaker haben wir ja eher so ein bisschen heiß dahergeredet, als anstatt, dass es wirklich da ist. Ja, also vielleicht, ja, du hast schon recht. Also, ich meine, das macht mich ein bisschen traurig, dass das die... Hat er gesagt, die beste oder die emotionalste? Die derzeit interessanteste. Interessanteste. Also wenn Sammy und die US Championship eine Story ist, würde ich das nehmen. Also bin ich bei Kickout. Aber wenn nicht, bin ich sogar bei Pin, was eigentlich nicht so gut ist für das Produkt gerade. Stimmt, ich überlege gerade was. Ja, aber da ist sonst nichts. Nichts wirklich Intensives. Auch mit der Bloodline, Roman und Jay, da fängt gerade überhaupt irgendwas an, wenn überhaupt was anfängt. Ja, ja, schon. Ist so für mich Cena das Interessanteste. Das ist ja auch eine Story. Ja, aber die dreht sich um sich selbst, ne? Also, ja, okay, aber du hast schon recht. Wenn man, aber doch, das muss man als Story hernehmen. Und da ist man eigentlich immer doch gespannt, was passiert jetzt. Gut, gegen Styles ist jetzt nicht so wirklich spannend, ehrlich gesagt. Das wird Cena dann schon gewinnen. Und selbst wenn er es nicht gewinnt, also irgendwie, das juckt mich gerade mal so gar nicht, das Match gegen Styles. Aber da bin ich vielleicht einer der wenigen. Aber man ist ja doch schon mal nächster Gegner, letzter Gegner, wie macht man's und so. Ja, doch, da, doch. Auch was vorher alles schon war und wie man jetzt den Ausgang macht von John. Doch, das ist schon interessanter und größer und longtermiger als Rhea und unsere Japanerin. Bin ich bei dir. Aber relativ close in Anführungszeichen. Und wir mussten ja auch ein bisschen ausholen und erklären. Ja gut, aber damit, meine Damen und Herren, haben wir den heutigen Podcast geschafft und es sind dann doch tatsächlich wieder 2 Stunden geworden. Chris und ich haben schon gedacht, Mensch, wir haben nur die Weeklies und irgendwie keine großen News. Pinout Kickout war jetzt auch nicht so lange. Aber wie das dann eben so ist, man kommt dann vom 100. ins 1000. Und ja, so sind wir auch 2 Stunden wieder gekommen und deswegen wollen wir euch auch gar nicht weiter nerven, sondern schmeißen euch raus. Die Schlussworte aus München kommen dann von Chris und dann geht dort. Ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich hoffe, eure Jacken stehen bereit für die kalte Jahreszeit und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hast du eh gesagt. Ist schon ein Preview nächste Woche, oder? I guess. Oh, damn. Okay. Ja, dann freue ich mich auf die Preview. Und bin gespannt, was da für eine Matchcard auf uns wartet, um darüber zu diskutieren. Deswegen vielen, vielen Dank. Und ich frage mich dann gleichzeitig, was würde Dave für Sterne geben für diesen Podcast? Weiß nicht. Vielleicht wäre, also ab 3 ist es ja gut. Ich weiß nicht. Das können wir, glaube ich, erst klären, wenn wir Daves Raw-Sterne haben. Und da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Die kommen ja erst morgen. Und bin mal gespannt, auch was bei SmackDown die Open Challenge von Sammy gekriegt hat. Ja. Mal gucken, aber da, ja, für 4 Sterne war es vielleicht ein bisschen zu knapp. Mal gucken, ob Dave da. Ich tippe mal, Dave gibt 3/3. So, mal sehen, was da passiert bei dem Meltzer-Stern. Und ja, Grüße gehen, wie gesagt, raus. Chris und ich, jetzt hat Chris das auf die Zielgerade doch noch gemacht und ich distanziere mich von solchen Sticheleien. Und ich gebe nur noch selbst Sterne. Nein, also wie gesagt, Dave ist irgendwie immer mit dabei. Und he opened the doors for everyone, ungefähr, kann man sagen. Ohne Dave keine Dirt Sheets. Und ja, er hat es damals ja auf den Weg gebracht, muss man ganz deutlich so sagen. Und war ja auch durchaus, ist nicht unumstritten, was der gute Dave da gemacht hat. Bei WWE ist es absolut unumstritten. Die finden es nämlich scheiße, was damals passiert ist. Dave killed the Kayfabe, so nach dem Motto. Ja, also auch ich sage ganz herzlichen Dank, wünsche euch ein schönes, langes Wochenende. Bleibt fröhlich, lasst es euch gut gehen. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wenn wir die Preview zu Crown Jewel nicht in Saudi-Arabien, sondern in Australien machen. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich, macht es gut. Bis denn. Tschüss. Ciao.